Also ich bin der auf den Plakaten angekündigte Jonas Köper und arbeite bei dieser Zeitschrift Gegenstandpunkt mit. Da gibt es da vorne einen Büchertisch, wo man sich informieren und auch eindecken kann. Da kann man auch, das sage ich schon mal vorweg, eine E-Mail-Adresse hinterlassen, wenn man regelmäßig informiert werden möchte, was es an Diskussionsgelegenheiten mit den Auffassungen des Gegenstandpunkts so gibt. Und ich soll auch aufmerksam machen, dass da auch eine Spendendose steht, weil solche Veranstaltungen zu organisieren nicht nur guten Willen und Engagement, sondern auch Geld kosten. Ich will heute was zur kapitalistischen Wohnungsfrage vortragen und zur Diskussion stellen. Wenn in der Diskussion heute nicht für alle Fragen befriedigend beantwortet sind, gibt es eine Gelegenheit, das Thema weiter zu diskutieren. Da gibt es zwei Termine, wo die Fragestellung des heutigen Abends nochmal diskutiert werden soll. Der erste ist am Dienstag, den 18.02., der zweite am 25.02. auch hier im Mehringhof im sogenannten Blauen Salon. Gut, fange ich mal mit dem Thema an, die kapitalistische Wohnungsfrage. Eins muss ich wirklich nicht ausbreiten, weil es bekannt ist und auch durch die Medien geht. Was da derzeit mal wieder, sage ich, und jetzt schon seit einiger Zeit, an ökonomischer Lage auf dem Wohnungsmarkt eingetreten ist. Der Preis fürs Wohnen, ob man nun zur Miete wohnt oder ob man das Abenteuer eingeht, sich eine Wohnung oder sogar ein Häuschen zu kaufen, der Preis dafür, der geht Massen von Leuten richtig an die Lebensführung, der bringt deren Lebensplanung, deren Geldplanung gründlich durcheinander. Und das ist ja auch kein Wunder, wenn selbst Leute, die zu den regulär oder sogar besser verdienenden, wie man liest, ein Drittel und mehr ihres Einkommens bloß dafür hinzublättern haben. Da kann man sich vorstellen, dass Leute, die zu den weniger Betuchten gehören, dass das bei denen glattweg bis zur Hälfte dessen geht, was sie überhaupt verdienen. Man liest immer wieder, gerade in solchen Städten wie Berlin, also in solchen sogenannten Ballungszentren, werden Leute als Mieter aus ganzen Stadtteilen verdrängt, finden dann möglicherweise gar keine geeignete Wohnung. Und das ist, da will ich das erste Augenmerk drauf lenken, das ist eine Marktlage, das ist ein Mangel, dass Leute richtig in echte Versorgungsnot kommen. Das gibt es nicht auf allen Märkten. Es ist eine Eigenschaft dieses Wohnungsmarktes, dass es das dort gibt. Auf anderen Märkten ist es ja eher üblich, dass auch für die Leute, die wenig im Portemonnaie haben, die Geringverdiener sind, irgendein findiges Unternehmen für die Waren des alltäglichen Bedarfs dann eben eine Billigvariante produziert, halt auf Kosten der Leute, die das herstellen müssen. Aber dann wird auch mit dem kleinen Portemonnaie noch ein Geschäft gemacht. Beim Wohnungsmarkt gibt es richtig das, dass Leute in das Problem geraten, überhaupt keine geeignete Wohnung zu finden. Das ist mein erstes großes Kapitel, das ich erläutern will. Was ist es überhaupt für ein Markt? Was ist denn das, was da gehandelt wird, dieses Ding Haus und Grund, sozusagen zur Ökonomie? der kapitalistischen Wohnungsfrage. Das ist mein eines großes Kapitel. Es gibt eine durchaus verbreitete Klage in Deutschland über diese Zustände aus dem Volk, aus der Bevölkerung heraus. Die hat verschiedene Ausformungen, politische Richtungen und so weiter. Aber fast alle diese Klagen, selbst sehr radikale, haben mit ihrer ganzen Klage einen Adressaten. Die Klage in der Frage, so kann es doch nicht zugehen auf dem Wohnungsmarkt, richtet sich an den Staat. Der soll es richten, das denken übrigens auch Radikalere, die sagen, eigentlich sollte er es richten, aber er tut es immer nicht. Und an der Stelle möchte ich mal sagen, diese Sicherheit, dass das der Adressat für diese Klage ist, könnte doch ziemlich voreilig sein, schlecht überlegt sein. Was einen dann nachdenklich machen könnte und sollte, ist genau das, was für diese vielen Kritiker am Zustand in der Wohnungsfrage den Staat als Adressaten ihrer Beschwerde so selbstverständlich macht. Warum die drauf kommen? Natürlich ist der Staat dafür zuständig. Der Gedanke geht so. Weil es ihnen geläufig ist, dass der Staat eine Wohnungspolitik betreibt, eine politische Betreuung des Wohnungsmarkts macht, dass das zu den Regelaufgaben des Staates gehört, dass es dafür sogar Ministerien gibt, ein Wohnungsbau oder ein Wohnungsministerium. Das macht diese Kritiker so sicher, dass das die richtige Adresse für ihre Beschwerden ist. Aber sie könnten noch mal umgekehrt denken. Wenn es das als eingerichtete staatliche politische Betreuung des Wohnungsmarktes gibt, seit Jahrzehnten, dann sind doch offenbar all diese jetzt so beklagten Zustände auf dem Markt unter dieser staatlichen Betreuung zustande gekommen. Daraus ergibt sich mein zweites großes Kapitel. Unbestritten, der Staat betreut den Wohnungsmarkt, aber wie eigentlich? So, das sind die beiden Kapitel, die ich vorstellen will. Ich sage nochmal so eine Feingliederung. Ich will in einem ersten Punkt eben das Thema ansprechen, was ist es überhaupt für ein Markt, der Markt fürs Wohnen? Was sind da die Marktteilnehmer? Was für ökonomische Charaktere treiben sich auf diesem Markt rum? Und eben vor allem, was ist es für eine Ware, die dort gehandelt wird, Haus und Grund. Dann will ich in einem zweiten Punkt nachhaken und sagen, was ist denn überhaupt der Preis fürs Wohnen und wie bildet sich ein Preis fürs Wohnen in der Wirtschaftsweise, in der wir leben? Der dritte ökonomische Punkt ist dann der, wer kommt auf diesem Markt mit seinem Bedarf und seiner Geldquelle durchaus zurecht und zwar zielführend, kommt zu dem, was er auf diesem Markt erledigt haben will. Und wer kommt dann notorisch nicht zurecht und warum? Das sind sozusagen die drei ökonomischen Punkte. Dann komme ich zu dem Kapitel Staat und da will ich sagen, was sichert eigentlich der Staat, wenn er den Wohnungsmarkt sichert? Wie macht er das und warum macht er das so? Und dann einen kleinen Ausblick geben, was ist da jetzt der aktuelle erreichte Stand in Deutschland? Fange ich mal an mit diesem, was ist es überhaupt für ein Markt, dieser Markt fürs Wohnen? Man muss sich das mal so klar machen, wohnen muss einfach jeder. Wohnen ist ein unabweisbarer Bedarf. Daran hängt überhaupt das Geldverdienen, ohne Wohnung kein Geldverdienen. Folglich hängt am Wohnen die Bedingung überhaupt, in dieser Wirtschaft existieren zu können. Und dafür muss man in dieser Wirtschaft zahlen. Auch für diesen existenziellen, unabweisbaren Bedarf muss man in dieser Gesellschaft zahlen, wie eben für jede Bedarfs- und Bedürfnisdeckung in diesem Wirtschaftssystem. Aber was bezahlt eigentlich derjenige, der eine Wohnung mietet, der ein sogenanntes Eigenheim kauft? Sogenannt sage ich deswegen dazu, weil das in der Regel den Leuten erst kurz vorm Sprung in die Grube dann wirklich gehört. Aber was bezahlen die? Man bezahlt gar nicht bloß für die vier Wände, für die Herstellungskosten eines Hauses, einer Wohnung und natürlich für den Profit von all den Geschäftsleuten, die an der Erstellung eines solchen Hauses, einer solchen Wohnung ein Geschäft machen wollen. Sondern man bezahlt auch für den Grund, auf dem dieses Gebäude steht. Man zahlt, so kennt das eigentlich sogar jeder, mindestens von der Firmenbezeichnung des entsprechenden Branchenverbandes, man zahlt für Haus und Grund. Und das ist das Erste, wo ich mal das Augenmerk drauf richten will, dass man bloß für den Platz, wo man wohnt, als solchen zahlen muss. Dafür gibt es eine gesellschaftliche Voraussetzung, die muss erstmal herrschen. Und zwar flächendeckend, alternativlos, auf dem ganzen Territorium, in dem man lebt. Dafür ist die gesellschaftliche Voraussetzung, auch Boden, Grund, muss Eigentum sein. Der Marx hat das in der Frage so klar ausgedrückt, dass ich ihn einfach zitiere, was da los ist. Der Marx schreibt, das Grundeigentum setzt das Monopol gewisser Personen voraus, über bestimmte Portionen des Erdkörpers als ausschließliche Sphäre ihres Privatwillens mit dem Ausschluss aller anderen zu verfügen. Sie verfügen drüber und schließen alle anderen Nicht-Grundeigentümer von der Nutzung dieses Platzes aus. Und dann schreibt er weiter, dass das Monopol auf ein Stück Erdball den sogenannten Grundeigentümer befähigt, den Tribut zu erheben. Ja, das kann ich besser nicht sagen, deswegen habe ich es auch zitiert. Das auch aller Boden, einfach der Erdball, in privaten Portionen, immer Eigentümern gehört, der ausschließenden Verfügung von Eigentümern unterliegt. Das gibt diesen Eigentümern überhaupt die Macht, von den Leuten Geld zu verlangen, die einen Platz brauchen, wofür auch immer. Bei den normalen Menschen einen Platz zum Wohnen, bei den anderen einen Platz zum Produzieren, einen Platz zum Handel treiben und so weiter. Einen Platz Landwirtschaft zu treiben. Dann, wenn diese Voraussetzung flächendeckend in einer Gesellschaft herrscht, dann gibt es überhaupt einen solchen Haus- und Grundstücksmarkt. Dann gibt es dieses klassische marktwirtschaftliche Kampfgeschehen namens Markt, diese Konkurrenz von Nachfragern nach Haus und Grund mit den anbietenden Eigentümern an Haus und Grund. Da will ich jetzt ein bisschen mal was durchgehen. Denn die Nachfrager, die auf diesem Markt unterwegs sind, die sind sehr unterschiedlichen Typs und die Anbieter, diese Geschäftsleute in Sachen Haus und Grund, die sind ein Typ für sich. Fangen wir mal mit den normalen Menschen an. Das sind in der Regel Leute, die als Einkommen das haben, was man unselbstständiges Einkommen nennt. Die sind lohnabhängig beschäftigt. Auf jeden Fall sind sie lohnabhängig. Vielleicht haben sie das Pech, nicht mal damit beschäftigt zu sein. Also die zahlen fürs Wohnen, wie alle müssen sie es, mit einem Einkommen, mit Lohn, an dem ist als Einkommen schon ein Haken dran. Das ist nämlich ein Einkommen, das ist durch die Kostenrechnung von Unternehmen beschränkt. Das ist bei denen der Kostenpunkt fürs Gewinne machen, also gehört der für diese Rechnung möglichst niedrig. Und der Staat übrigens steht dahinter mit seinem Wirtschaftswachstumsfördern und ist auch für wirtschaftsverträgliche Löhne. Damit müssen normale Menschen bezahlen. Ich nehme gleich noch einen Typ mit rein. Das sind diese berühmten kleinen Selbstständigen, die gerade in Großstädten mittlerweile eine beachtliche Masse in der Population ausmachen. Wie steht es bei denen, dieser moderne Stadttypus? Womit bezahlt der? Naja, der zahlt aus den Erlösen seiner komischen Selbstständigkeit, die von deren Abnehmern, und das sind wieder die wirklichen kapitalistischen Unternehmen, ganz ähnlich wie Lohnkosten knapp und runterkalkuliert werden. So gesehen sind diese kleinen Selbstständigen eben genau genommen auch nicht großartig was anderes als Lohnabhängige. Übrigens, das stammt nicht von mir. Den Verdacht hat der Staat. Richtig, der fahndet nach Scheinselbstständigen. Die andere Seite davon ist, wie sind diese Nachfrager ökonomisch verfasst? Das sind Leute, die suchen notorisch Wohnung dort, wo sie halt Geld verdienen können. Die mögen auch noch Neigungen haben und es schön haben wollen und weiß ich was, oder aufregend. Aber erstmal ist die Entscheidung die, ich muss dort wohnen, wo es Geld zu verdienen gibt. Also müssen sich diese Leute in sogenannten wirtschaftlichen Ballungszentren einmieten oder dort kaufen. Und dann vermehren sie mit ihrer ziemlich massenhaften Nachfrage nach Wohnraum eben die Marktmacht der Immobilieneigentümer zur Preissteigerung. Normale Menschen zahlen mit lohnabhängigem Einkommen und müssen dort wohnen, wo es teuer ist. Ihre Nachfrage ist tatsächlich sowohl nach dem, was sie überhaupt an Zahlungskraft mobilisieren können, als auch, wo sie es ausgeben, lohnabhängig. Die wohnen eben auch lohnabhängig dort, wo man Lohn verdienen kann. Und insofern sind sie eine abhängige Variable. Die Folgen mit ihrer Nachfrage nach einem Platz zum Wohnen den anderen Nachfragern nach Grund und Boden. Das sind nämlich ihre Arbeitgeber, das sind die Unternehmen. Die fragen auch nach einem Platz nach. Die brauchen einen Standort für ihr Geschäft. Aber deren Nachfrage sieht von vornherein ökonomisch anders aus als bei den normalen kleinen Leuten. Deren Nachfrage ist kalkulatorisch. Die rechnen auch das Geld, was sie hergeben müssen für den Platz ihres Geschäfts, für den Standort ihres Geschäfts, muss ihrer Grundsatzrechnung genügen. Das sind Kosten, mit denen man Gewinn machen kann. Die zahlen also überhaupt nur für Niederlassungen, die dann irgendwie auch geschäftsförderlich sind. Die taugen für Einkauf, für Produktion, für Verkauf, für Geldgeschäfte. Und wenn die sich jetzt um ihre Märkte ballen, dann wirkt zwar auch bei denen, die geballte Nachfrage preissteigernd bei diesem Kostenbestandteil Gebäude und Boden. Andererseits aber senkt das, wofür sie ihren Standort nutzen, diesen Kostenbestandteil. Je erfolgreicher es ihnen gelingt, auf einem Standort ein Geschäft zu betreiben, viel Umsatz und Gewinn zu machen, desto geringer fällt der Kostenbestandteil Standortkosten, Miete, Pacht insgesamt in ihrer Buchhaltung ins Gewicht. Und der Gewinn, den sie machen, der wirft auch die Mittel ab, diese Kosten laufend zu bezahlen. Die Nachfrage von diesen geschäftlichen Nutzern von Standorten, die ist so gesehen sowas wie Marktmacht. Die stellt diese Ballungszentren überhaupt her. Die produzieren die Städte, die Gemeinden, die Agglomerationen, um die sich dann natürlich auch ihre Beschäftigten gruppieren. Die stellen etwas her, was in der Immobilienbranche dann eine Lage auf dem Immobilienmarkt ist. Eine Lage auf dem Haus- und Grundstücksmarkt ist. Lage in dieser Geschäftssphäre ist nicht einfach so eine geografische Angabe von Längengrad und Breitengrad, sondern das ist eben eine Marktlage, ein Nachfrage-Angebots-Verhältnis. Da muss ich noch eine Nachfrageabteilung dazu tun, die gerade in so einer Stadt wie Berlin eine große Rolle spielt. Neben dieser zahlungskräftigen Nachfrage aus Industrie, Handel und Banken tritt als Nachfrager nach Boden, nach einem Platz auch noch der Staat auf. Der braucht für seine Bürokratien, für seine Niederlassungen als Übungsgelände, für seine Truppen auch Gelände. Der ist mitbeteiligt an der Herstellung einer solchen Marktlage von Nachfrage und Angebot. Wenn ein Beschluss fällt, der liegt jetzt schon ein bisschen zurück, die deutsche Hauptstadt wird von Bonn nach Berlin verlegt, dann knallen zwei Sachen gleichzeitig nach oben. Die Immobilienpreise und die Champagnerkorken bei der Branche. Gucken wir uns die mal an, die Anbieter. Die Anbieter sind das, geschäftliche Eigentümer an Haus und Boden, manche auch nur an Boden, an Grundstücken. Und diese von mir charakterisierte kombinierte Nachfrage von Beschäftigern und ihren abhängigen Einkommensbeziehern, die kombinierte Nachfrage von denen nach Gebäuden und nach deren Platz, das macht das Eigentum nicht nur an Häusern, sondern auch das bloße Eigentum an Boden zu einer Geldquelle. Das macht Besitzer von einem Stück Dreck zu einer eigenen Sorte von Kapitalisten, von welchen die mit dem Besitz von einem Stück Boden ein Vermögen besitzen, das ihnen laufend Geld abwirft, Gewinn abwirft, sich in Geld umsetzen lässt, in ein Geldvermögen realisieren lässt. Das, wovon die ihre Gelderträge haben, ist wirklich eine eigenartige Ware. Jetzt konzentriere ich mich mal auf den Boden. Ohne jeden Aufwand an mit Geld zu bezahlenden Herstellungskosten, ohne jeden Aufwand, ohne Vorschuss in Produktionsmittel, in Arbeitskräfte, wie sonst bei allen verkäuflichen Produkten und Dienstleistungen, die für Gewinn hergestellt werden, erpresst bei denen tatsächlich das bloße Eigentum an Boden als solches Tribut von zahlungsfähigen Nachfragern, die eben Boden brauchen, wofür auch immer. Die einzige ökonomische Bedingung, an denen bei denen der Geldertrag hängt und auch das Vermögen, das geldwerte Vermögen haben hängt, die einzige ökonomische Bedingung ist eben, dass sie Eigentum an Boden dort haben, in einer Lage haben, wo es eben Nachfrage nach Nutzungsrechten an dieser elementaren Naturvoraussetzung für alles Produzieren und Leben gibt. Dann ist Grundeigentum, Grundbesitz nicht bloß dieses rechtlich exklusive Verfügen über ein einmaliges Stück Natur, sondern dann ist es, und das charakterisiert wirklich die, dann ist es wirtschaftlich nutzbarer, ertragbringender Monopolbesitz. Monopolbesitz sage ich deswegen, weil die besitzen dann etwas, was Nachfrager nicht ersetzen können, nicht substituieren können. Diesen Platz gibt es immer nur einmal. Dann ist das Monopolmacht in einem Markt, eine Monopolmacht, die auch von keinem kapitalistischen Konkurrenzanbieter einfach relativiert werden kann. Und als solches ist das dann die Quelle von Geld, von Pacht oder einem Verkaufspreis. Ich habe gesagt, es sind Kapitalisten eines besonderen Typs. Ja, der besondere Typ liegt eben da drin, was Immobilienkapitalisten an laufendem Geldertrag oder Verkaufserlös einnehmen. Das ist, es ergibt sich aus dieser Bestimmung, ein Geld, das woanders erwirtschaftet und verdient wird. Das nämlich erwirtschaftet und verdient wird durch eben all die anderen kapitalistischen Unternehmen, die für ihre gewinnbringenden Umsätze die Lohnabhängigen billig und viel arbeiten lassen und dafür die sogar Geld verdienen lassen, von dem dann ein Teil in die Taschen auch der Grundeigentümer fließt. Immobilienkapitalisten bereichern sich an der kapitalistischen Bereicherung der anderen Kapitalisten. Entweder direkt, indem sie an die vermieten und verkaufen, oder eben indem sie an deren lohnabhängige benutzten Dienstkräfte vermieten und verkaufen. Die bereichern sich an der Produktion des Reichtums, der im Kapitalismus überhaupt nur hergestellt wird, nämlich geldwerten Reichtum, um den es in diesem Laden eben geht. Und so geht das. In diesem Verhältnis geht es tatsächlich, dass Grundeigentümer aus einem bloßen Stück Erde, getrennt von allem Aufwand, Geld machen. Insofern ähneln Sie anderen Monopolisten im kapitalistischen Recht, nämlich den Eigentümern intellektuellen Eigentums, Patentbesitzer. Ich bin aus der puren Tatsache, dass Firmen ihre Patente brauchen, um damit Geld zu verdienen. Und dann, wenn die Patente nicht umgangen werden können, so wie eben die tolle Einkaufslage eines Premium-Grundstücks nicht ersetzbar ist, auch das Geld abziehen von dem Geld, was diejenigen Firmen, die ihre Patente benutzen, verdienen. Da gibt es eine Ähnlichkeit, aber du schneidest auf der anderen Seite ein kompliziertes Thema an, nämlich warum es in diesem System überhaupt den Irrsinn gibt, dass man Gedanken zum Eigentum machen muss. Ja, aber da macht dann halt der Staat mit einem Patent, das schneidet er an, auf Zeit, sagt er, das gibt's nur einmal und wer das benutzen will, da reicht's nicht, dass man's kapiert, was der Wissenschaftler da aufgeschrieben hat, sondern da muss man Geld rüberreichen. Die EVA-Patent ist aber schon so alt, dass irgendwann der Tag kommt, immer so hintergründig zu überdenken, wenn es bei Unheil schon vor dem Patent am Hof kam, wie die Klärung gegen das Patent. Da hat der Kapitalismus was übernommen, was er selber nicht erfunden hat mit dem Grundeigentum und hat sich dann zurechtgemacht. Ich bleibe jetzt mal beim... okay. Das war eine kleine Nebendiskussion, inwiefern es eine Ähnlichkeit und auch einen Unterschied zwischen diesem Monopolpreis für Bodeneigentum gibt zu einer Gebühr, die Patentbezieher bekommen. Ich bleibe mal beim Grundeigentum und komme jetzt zu meiner zweiten Frage. Was ist denn das überhaupt, dieser Preis fürs Wohnen, und wie bildet der sich? Geläufig ist den Leuten, dass dieser Preis so bekannt und geläufig ist, den Leuten, dass dieser Preis so seine sehr eigentümliche Bewegung hat. Dass es Höchstmieten und Höchstpreise für kleinste und einfachste Wohnungen in solchen Zentren wie Berlin gibt, dass das glatte Gegenteil, nämlich sehr niedrige bis fast keine erzielbaren Mieten in sogenannten abgehängten Lagen gibt. Und da ist den Leuten eben geläufig, daran ist den Leuten geläufig, der Preis fürs Wohnen, der besteht eben nicht aus den Herstellungskosten plus Profit da drauf, wo ich jetzt mal die Grundstückserschließungskosten zu den Herstellungskosten eines solchen Hauses dazu tue, weil die sind in den verschiedenen Lagen durchaus gleich oder ähnlich. Daraus können sich diese Preisausschläge eigentlich nicht erklären. Also wie bestimmt sich das komische Zeug? Wie gibt es einen laufenden Geldertrag auf Boden, der gar keine Herstellungskosten hat, wo es gar keinen Geldvorschuss für Produktionsmittel und Arbeitskraft gibt, auf die dann ein Unternehmen seinen Gewinn plus Rückfluss haben will, und wo dann am Markt drum gefochten wird, wie viel man davon beim Verhältnis von Angebot und Nachfrage durchkriegt. Ja, die Besonderheit beim Preis fürs Wohnen, für diesen Kostenpunkt Preis für Boden, die Besonderheit ist erstmal die, bei diesem laufenden Ertrag entscheidet da tatsächlich nur Angebot und Nachfrage. Da dreht sich nicht Angebot um Nachfrage, um ein Verhältnis von Herstellungskosten und Gewinn zwischen verschiedenen Anbietern, sondern da entscheidet nur Angebot und Nachfrage. Und zwar mal richtig in der krassesten, hässlichsten Form, wo man sich mal klar machen kann, was das überhaupt für ein Verhältnis ist. Das entscheidet, wie viel kann dieser monopolistische Grundbesitzer den konkurrierenden Nachfragern, die das als unverzichtbare Lebens- oder Produktionsbedingung brauchen, abpressen. Punkt. Das ist erstmal die ganze Preisbestimmung für den laufenden Ertrag. Jetzt gibt es aber gar nicht bloß laufende Erträge, die dann in Form von Pacht und Miete und so eingenommen werden. Man kann einen Boden verkaufen. Das Grundstück selbst kriegt eine Geldgröße. Jeder, der Grundbesitzer ist, rechnet sich neben dem laufenden Ertrag den Wert seines Grundstücks als Vermögen zu. Wie geht das denn? Das geht so. Im Kapitalismus ist alles dafür da, alles Eigentum dafür da, einen Geldüberschuss abzuwerfen. Wenn es also einen laufenden Geldüberschuss gibt, wie eben solche Bodenbesitzer kassieren, Dann schafft es der Kapitalismus, schaffen es die Leute, die dieses Wirtschaftssystem betreiben, die Gleichung umzudrehen. Wo ein laufender Ertrag da ist, muss es ein geldwertes Vermögen geben, das diesen Ertrag abwirft. Das wird mit der Methode des Vergleichs gemacht. Wenn ich eine laufende Pacht von so und so viel habe, wie viel Geld müsste ich, um so etwas als Zinsertrag zu kassieren, auf einer Bank anlegen? Wie viel müsste ich in einem Unternehmen anlegen? Und so nach dieser Logik, wo ein laufender Geldertrag zu erzielen ist, muss dem eine Geldgröße als Vermögen zugrunde liegen, die diesen laufenden Geldertrag erwirtschaftet und abwirft, bildet sich der Bodenpreis. So wird für bloßen, unverarbeiteten Dreck ein Geldwert erfunden. Da reite ich deswegen so drauf rum, weil man sich an dieser Stelle was ganz Elementares klar machen kann. Es gibt Bodenwert überhaupt nur als eine solche herbeispekulierte Geldgröße. Jenseits aller Feinheiten der Spekulation ist überhaupt das ganz Elementare am Immobilienmarkt, am Geschäft mit Grund und Boden, dass die Vermögensgrößen, mit denen dort operiert wird, das Produkt einer solchen Spekulation sind. Der Spekulation nämlich aus einem laufenden Ertrag, den man dem Markt abbringen kann, über den Vergleich mit anderen Vermögensformen einen spekulativen Vermögenswert zuzuschreiben. Das sollten durchaus sich mal Leute durch den Kopf gehen lassen, die jetzt so unter den Kritikern des kapitalistischen Wohnungsmarkts unterwegs sind und immer sagen, jetzt kommen die Spekulanten aus Griechenland und bringen mit ihrer Spekulation den Grundstücksmarkt ins Unheil rein. Das ist nicht jetzt kommen Spekulanten. Es gibt Grundstückswert immer nur als Produkt von Spekulation. Es ist dieser spekulativ gebildete Bodenwert, den Vermieter und Verkäufer von Häusern zusammen mit den Kosten fürs Gebäude als ihre Investition ansetzen. Und diese Investition, also der herbeispekulierte Bodenwert und die Kosten fürs Gebäude drauf, die müssen gewinnbringend umgeschlagen werden durch die laufenden Mieten oder durch einen Verkauf. Das definiert Miete, das definiert den Kostpreis für eine Wohnung, den Kaufpreis für eine Wohnung. Und dabei ist es übrigens, es gehört zu den Schönheiten dieses Geschäfts. Es ist egal, ob ein Immobilienbesitzer diesen kalkulatorischen Bodenwert jemals bezahlen musste oder jemals bezahlen muss. Es gilt einfach der aus der jetzt gerade laufend erzielbaren Miete hochgerechnete Bodenwert als sein Vermögen, mit dem er operiert. Und dann sucht er nach weniger, wenigstens Ahnung. Ja, ich glaube, um Ahnung geht es da gar nicht so viel. Meine Voraussetzung war ja die, Dem Bodenmarkt kommt man nicht aus. Da handelt es sich um einen Artikel, da muss man mieten oder kaufen. Da kann man nicht sagen, ach, ich mache lieber was anderes. Ich ersetze dieses Gut durch ein anderes. Jetzt muss ich noch eine Feinheit der Spekulation aber doch dazu sagen. Das Immobiliengeschäft belässt es nämlich gar nicht dabei, aus einem laufenden Ertrag das Bodenvermögen hochzurechnen und darauf eben laufenden Ertrag als sein Geschäft zu verlangen. Es geht von zukünftig zu erwartenden, laufenden Erträgen für Miete oder Pacht aus. Es rechnet eine in Zukunft nach dem Gang der Geschäfte zu erwartende Angebots- und Nachfragelage hoch. Was lässt sich denn in Zukunft bei der Entwicklung des Marktes Mietern kommerzieller Art oder eben privater Art an laufender Einnahme abpressen? Und rechnet das zu der Kapitalsumme hoch, die man jetzt schon als Grundbesitzer besitzt und bei Bedarf unter seinesgleichen verkaufen kann. Aufs Steigen in der Frage setzen neue Investoren. Die kaufen überhaupt Grundstücke in der Erwartung, da wird es eine noch angespanntere Marktlage zwischen Nachfragern und Angebot geben, also höhere Mieten. Wenn ich jetzt den Boden kaufe, bin ich morgen schon durch die Rückwirkung auf den Bodenwert reicher. Die, die schon investiert haben, rechnen in eine andere Richtung. Die heißen, ja, wenn die Bodenwerte, wenn die Grundstückswerte erwartbar steigen, dann muss ich das heute eigentlich schon als mein Vermögen ansetzen und von da aus beurteile ich mal, was ich heute auf meinen Boden an laufenden Erträgen erzielen kann. So gerechnet sind die laufenden Mieten ganz schnell zu niedrig. Verzinsen gar nicht hinreichend. Das Vermögen, das sich ein solcher Grundbesitzer spekulativ hochgerechnet hat. Wirklich laufende Mieten werden zu so etwas wie einer Last für die Rechnung mit dem Bodenwert. Das hat Konsequenzen, die wieder sehr bekannt sind. Die Konsequenz heißt nämlich, worum dreht sich dann eigentlich die Praxis des Immobiliengeschäfts? Die Praxis des Immobiliengeschäfts, die dreht sich überhaupt darum, auf ihren unersetzlichen Fleck Erde möglichst viel und vor allem auch möglichst zahlungsfähige Nachfrager zu locken. Dann können sie nämlich nicht nur laufend höhere Erträge verlangen, sondern dann können sie sich aus den laufend höheren oder laufend höher erwartbaren Erträgen ein höheres Vermögen als Grundbesitzer zurechnen und letzteres gegebenenfalls versilbern. Also darin besteht überhaupt die Normalpraxis des Immobiliengeschäfts. Dafür zu sorgen, die wirklich Zahlungsfähigen zu seinen Mietern und Käufern zu machen. Deswegen gibt es diese so bekannten sogenannten Aufwertungsinvestitionen. Da ist der ganze Zweck der Investition gleich mitgesagt. Die Wirkung auf den Bodenwert. Die spekulative Wirkung auf den Bodenwert, über welche Nachfrager zieht man auf diesen Fleck Erde mit dieser Investition, ist da überhaupt Zweck und Maßstab der Investition? Das ist das, was die Leute, die so ein bisschen mit wissenschaftlichen Ausdrücken um sich werfen, vor Augen haben, wenn sie von Gentrifizierung sprechen. Da geht es nämlich um das Auswechseln von Nachfragern nach solchen Flecken oder Erde oder solchen ganzen Revieren und Vierteln. Deswegen gibt es übrigens als gängige, ganz normale Praxis von Immobilieneigentümern, das gehört zum Normalgeschäft, das, was anstößig Entmieten genannt wird, mit anschließendem Leerstand. Warum gibt es das? Ja, da wollen die Geschäftsleute in Sachen Haus und Grund die Wertbewegung ihres Grundstücks, die sie aus zukünftig erzielbaren Erträgen hochrechnen in ihrer Geschäftssphäre, die wollen sie befreien von der Last noch existenter niedriger Bestandsmieten. Die hängen wie ein Bleigewicht an der Rechnung, die das ganze Geschäft überhaupt ausmacht, die niedrigen Quadratmetermieten. Wenn man längst mit zukünftig höheren Mieten einen höheren Bodenpreis hochrechnen und damit Geschäfte machen kann. Da gehört übrigens auch hin, es gehört zu diesem Geschäft dazu, zum gängigen Geschäftspraxis, dass man sich bei der Politik dafür stark macht, dass gewisse Nutzungsauflagen für Grundstücke entfallen. Komme ich nachher drauf zu sprechen beim Staat, warum es das überhaupt gibt. Es gibt eine Kehrseite von dem, was ich eben als Normalfall des Immobiliengeschäfts gesagt habe. Das ist eine Gewohnheit in der Gesellschaft, die Marktwirtschaft heißt, die enthält einen einzigen Grund, das ganze Wirtschaftssystem wegzuschmeißen. Es gibt bei den normalen Menschen, bei einfachen Mietern und Wohnungssuchenden in diesem System ernstlich Angst vor einer Verbesserung der Infrastruktur des Viertels. Mehr Verkehrsanbindung wird gefürchtet. Sanierung von Häusern, von Wohnungen wird gefürchtet. Modernisierung von Wohnraum wird gefürchtet. Da hat sich das absurde Wort Luxussanierung oder Luxusmodernisierung eingebürgert. Da erklären Leute ein besseres Bad zum Luxus. Warum? Nicht, dass sie es nicht vielleicht sogar brauchen könnten und haben möchten, aber denen ist geläufig, dass das in der Strategie des Immobiliengeschäfts ihr Wohnen dort überhaupt für sie perspektivisch unbezahlbar macht und dass der Zweck des Verdrängens dort auch vorliegt. Das Ganze, wie gesagt, keine Unarten dieser Geschäftssphäre, sondern die Art, dieses Geschäft zu betreiben. So erzielt man laufende Erträge auf Grundstücke und so erzielt man Vermögenszuwächse durch das Hochtreiben des Bodenpreises mittels der Spekulation auf höhere erwartbare laufende Erträge. Mein dritter Punkt zum Ökonomischen. Ich darf mal zu sagen, der Punkt ist also der, erstens gab es eine Analogie von anderen Vermögen, auch wenn Vermögen Wert bildet und Boden Wert bildet, dann muss dem Vermögen den Boden ein Geldvermögen zu Grunde ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt, dann wird umgekehrt das Vermögen eingesetzt, um wiederum das, woraus es eigentlich nur entsteht, nämlich den Zins, zu kritisieren. Und zu sagen, ja, wenn das schon so ist, dann kritisiert es das spekulierte Vermögen einerseits wiederum den Zins und wird gesagt, ja, dann macht das wieder Geld, dass man nicht genügend Mieten erzielt. Der Zwischenschritt ist, dann setzt. Der hat nochmal versucht, die Schritte, die ich gesagt habe, kurz zu rekapitulieren. Zuerst gibt es diese merkwürdige Logik, die aber in diesem Geschäft die herrschende Logik ist, wo es einen laufenden Geldertrag gibt, wie ein Zins, da muss dem ein Vermögen zugrunde liegen, was als investiertes diesen Zins abwirft. Das ist der erste Schritt. Und so bekommt Boden einen Preis, ohne dass irgendetwas an Geld da reingesteckt worden ist. Dann hat man den Bodenpreis. Und von diesem Standpunkt des Bodenpreises und dass man an dem als Immobilienbesitzer verdient, an seinem Vermögen und dessen Bewegung reicher wird, stellt sich das Immobiliengeschäft kritisch zu den laufenden Erträgen. Es richtet den Blick auf zukünftig erreichbare höhere Erträge, kapitalisiert die heute schon zu dem, was eigentlich das Vermögen des Grundbesitzers ist, und sagt, wenn ich mir von da aus die laufenden Erträge angucke, sind die ja extraordinär klein. Also muss ich mein Vermögen einsetzen, dafür zu sorgen, wirklich mehr höhere Erträge auf diesen Boden zu ziehen und es frei zu machen von der vermögenssenkenden Wirkung zu niedriger Mieten. Das gehört zur dauernden Regelpraxis in diesem Geschäft. Aber ich erwerbe ja nicht nur einen Raum, sondern auch die konstitutionelle Rechtssicherheit. Das heißt, der Markt wird von der Politik bestimmt. Ne? Also ist nur durch diesen Weg auch der Markt regelbar. Wer erwirbt die Rechtssicherheit? Ah, okay, da wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Das ist mein nächstes Kapitel. Ja, ich bin jetzt erstmal, ich habe es mir so eingeteilt, dass ich erstmal versuche, diese ökonomische Bewegung da ein bisschen zu erläutern und dann auf den Staat zu sprechen komme. Was sichert der eigentlich? Angedeutet habe ich es natürlich schon ganz am Anfang. Ich will noch ein paar Bemerkungen machen zu meinem dritten Punkt, zu dem ökonomischen. Wer kommt auf diesem Markt mit seinem Bedarf und mit seiner Geldquelle eigentlich recht zielführend zurecht? Und wer scheitert auf dem ziemlich notorisch? Und warum? Einerseits, wenn man sich das so vom Eigentum an Grund und Boden anguckt und wie die so drauf sind, ist denn erstmal ganz egal, welche Kunden sie haben. Da sind alle, die Geld haben, gleich. Da müssen alle für ihre Existenzbedingungen bei ihnen zahlen. Und aus welcher Geldquelle die zahlen, ist für diesen Standpunkt erstmal ganz wurscht. Kann man zumindest eins draus entdecken, Grundbesitzer nehmen keine Rücksicht auf die Geldquellen. Andererseits, an diesem, wie ich versucht habe zu zeigen, im Kern monopolistischen Geschäft von Immobilieneigentümer und dessen Preisbildung scheiden sich die Nachfrager nach Haus und Grund ganz wesentlich und ganz furchtbar wirksam. Jetzt mache ich die Reihenfolge mal umgekehrt wie vorhin. Diese unternehmenslustigen Kapitaleigentümer, wie stehen die eigentlich vor dem Grundeigentum da? Denen sichert das Grundeigentum was. Denen sichert nämlich das Grundeigentum, dass es eine Frage des Geldes ist, Zugriff auf einen Platz zu haben. Klar, die müssen dann diesen Preis zahlen. Aber damit haben sie dann für diese Kost exklusiv den Standort für ihr Geschäft, exklusiv auch gegen konkurrierende andere Unternehmen. Und das entscheidet sich ausschließlich an einer Größe, die im Kapitalismus an der Stelle die ausschließlich gültige ist. Wer ist der Zahlungsfähigste? Das garantiert für diese Leute, für geschäftstüchtige kapitalistische Nachfrager, das Grundeigentum. Und sie gehen damit so um, dass eben dieser Preis ein Stück Investition in ihr Geschäft ist, ein Stück Investition in einen solchen Standort, der ihr Geschäft und ihr Profit zu fördern hat. Sei es, dass man dort günstig produzieren kann, zum Beispiel wegen der Verkehrsanbindung oder weil man da auch Produktionsabfälle kostengünstig in einen Fluss ableiten kann. Sei es, dass man da einen günstigen Zugang zu einem Markt hat, zum Einkaufen oder Verkaufen. Wenn die mit dem Grundeigentum im Markt ringen, dann ringen sie mit dem um Anteile an ihrem Profit. Anteile an ihrem Profit, der übrigens dank dem Standort, auf dem sie stehen, vorankommt, der vielleicht sogar durch den Standort, den sie haben, dem Profit anderer Konkurrenten überlegen ist. Extra-Profit hätte das der Marx genannt. Darum ringen die mit den Grundeigentümern, die ihren Tribut verlangen. Zwischen diesen Vögeln herrscht also sowas wie ein Verhältnis der Partizipation. Und geschäftstüchtige Nachfrager nach Grund und Boden, die machen das Zustandekommen ihres Profits zur Bedingung, zur Grenze dessen, wo sie überhaupt bereit sind, für einen Standort zu zahlen. Kampfes der zum Beispiel Ladenleute, die alles für sich behalten wollen, aufgrund der schönen Umsätze in ihrer Premiumlage, und der Grundbesitzer, die sagen, die Hälfte gibst du mir ab, sonst lasse ich dich hier nicht her. Und was dann wie ausgeht, das ist, ergibt sich dann. Aber dass da der Townsien-Laden sitzt, ist auch natürlich, zahle ich gerne 170 Euro pro Quadratmeter im Monat, das habe ich noch nie gehört. Gut, dann ist es eben Partizipation oder ich sage sogar Kooperation, wie sie in einem Kapitalismus überhaupt nur gibt. Nämlich als Ringen um Anteile, als Konkurrenz. Ich bin mir auch nicht zu schade zu sagen, vorhin habe ich mal gesagt, die Immobilienbesitzer bereichern sich an der Bereicherung anderer Kapitalisten. Dazu zu sagen, nennen wir es halt diese schöne Kooperation und Partizipation, Parasitentum. Es stimmt alles. Ich habe das bloß deswegen gesagt mit der Partizipation und auch der Kooperation, weil diese Leistung hat für diese Klasse, für die Geschäftsleute, das Grundeigentum schon. Es garantiert ihnen, das ist bloß eine Frage der Investitionsfähigkeit, der Zahlungsfähigkeit ist, dass sie den Zuschlag kriegen, von diesem Standort aus ein möglichst günstiges Geschäft zu machen. Und damit verglichen ist die andere Seite eben im Eimer. Diesem Markt von Grundeigentümern und kapitalistisch kalkulierenden Nachfragern gegenüber ist die Nachfrage von normalen Menschen diesem Markt einfach nicht gewachsen. Das ist ja eine Nachfrage, die diesen Platz bloß fürs Wohnen konsumieren will. Ihn dabei übrigens ganz unberührt lassen. Man muss schon zu den ganz wenigen unter den Konsumenten gehören, die mal eben für so einen Loft als Mietwohnung ungefähr das locker aus der Portokasse bezahlen können, was sonst ein Geschäftsmann für ein Großraumbüro dahinlegen würde. Dann kann man sich das leisten, aber das sind eben Ausnahmeerscheinungen. Für den sonstigen normalen Menschen läuft die Sache darauf hinaus, dass der Preis fürs Wohnen nichts anderes ist als eine einzige Plünderung der Kasse, die man fürs Konsumieren hat. Und es verbessert bei einem die Einkommenslage überhaupt nicht. Man wird nicht dadurch leichter vermittelbar, reicher, dass man viel Miete bezahlen muss. Was in diesem Verhältnis rauskommt, ist zum Teil sogar bezweckt. Der Immobilienmarkt tendiert dazu, die Leute, die Wohnraum fürs Wohnen nachfragen, richtig zu verdrängen, zugunsten der Nachfrager nach einem geschäftlichen Standort, die für Gewinn mehr zahlen können. So gesehen ist im Kern die Wohnungsfrage, die kapitalistische Wohnungsfrage, nichts anderes als eine Lohnfrage. Als einfach die Beschaffenheit der Einkommensquelle von den normalen Menschen, die den Marktgesetzen des Immobilienmarktes notorisch deswegen nicht gewachsen ist, weil sie eben abhängig von den Kostenkalkulationen der Unternehmen ist und für die Leute in nichts anderem besteht, als Geld zu haben, das man am Monatsende für den Konsum verbraucht hat. Das hat mal früher wer gewusst, als der Engels vor 140 Jahren was zur Wohnungsfrage aufgeschrieben hat, hat er das noch gewusst, dass der Kern der kapitalistischen Wohnungsfrage eine Lohnfrage ist. Und jetzt schaut euch mal heute in der öffentlichen Debatte um, ob dieses Argument irgendwo auftaucht. Es taucht nicht einmal in der bescheidenen gewerkschaftlichen Fassung auf. Naja, wenn der Wohnungsmarkt so ist, dann müssten die Unternehmen Löhne bezahlen, mit denen man sich Wohnungen leisten kann. Kommt nicht vor, der Standpunkt. Stattdessen wird geklagt über die Lage am Wohnungsmarkt, wird sich beschwert, aber als ein einziger Ruf an den Staat. Nicht als Forderung ans Geschäft, sondern als einziger Ruf an den Staat. Und damit mogel ich mich gerade in mein zweites Kapitel rein. Kommen wir also zu diesem zweiten Kapitel. Was sichert denn der Staat, wenn er den Wohnungsmarkt sichert? Und da habe ich dich so verstanden und damit will ich auch mal einsteigen. Der Staat hat doch längst gehandelt. Der Staat ist doch der, der das Eigentum garantiert, der das als Systemprinzip der Marktwirtschaft garantiert, der also auch das Eigentum an Boden und Gebäuden garantiert, ehe er überhaupt dann irgendwie die Wohnungsfrage der normalen Menschen auch noch politisch betreut. Der Staat mit seinem Rechtsprinzip Eigentum ermächtigt überhaupt Eigentümer an Boden, aus dem Ausschluss aller anderen von dieser Existenzbedingung Geld zu schlagen. Der Staat mit seinem Eigentum ist so gesehen die Quelle aller Wohnungsfragen. Warum eigentlich? Warum tut er das? Das ist tatsächlich sein Systemprinzip. Ein moderner Staat, ein bürgerlicher Staat, der will sein gesamtes Territorium nur für eins. Dafür soll es zur Verfügung stehen. Das soll Standort für kapitalistisches Geschäft und Wachstum sein. Und wenn es Standort für kapitalistisches Geschäft und Wachstum sein soll, dann muss der Boden Eigentum sein. Dann will ihn der Staat so, dass seine Nutzung für die zahlungsfähigsten Eigentümer reserviert ist. Dann soll Boden eine Frage sein, wer sich ihn als Geschäftsmittel für kapitalistische Tätigkeiten aller Art kostenmäßig leisten kann. Was übrigens richtig systematisch die Kehrseite bei den normalen Menschen anbelangt. Und auch da handelt der Staat. Mit dem Eigentum verfügt er eben den Ausschluss der normalen Menschen von irgendeinem Zugriff auf Boden. Und das gehört richtig zu den ganz konstitutiven, systemstiftenden Rechtszwängen, dass die Leute überhaupt so alternativlos darauf angewiesen sind, lohnabhängig Geld zu verdienen. Das ist eine Herstellungsbedingung dieses Zustands, dass man in dieser Wirtschaft nur leben kann, wenn man nicht zu den Eigentümern gehört, wenn man bei Eigentümern lohnabhängig Geld verdient, weil eben von dem Existenziellen des Wohnens bis zu jedem anderen Bedürfnis alles eine Frage des Geldes ist. Dass beides ein bürgerlicher Staat will, durch das Eigentum an Grund und Boden sicherzustellen, dass die Benutzung von Boden eine Frage der Zahlungsfähigkeit ist. Und die normalen Menschen dafür eben lohnabhängig Geld verdienen müssen. Dass beides ein moderner Staat will, das konnte man mal historisch richtig studieren beim Anschluss der DDR an den Westen. Es war so eine Stunde, wo mal wieder richtig Kapitalismus noch mal wieder durchgesetzt wurde. Da war eine der ersten Maßnahmen, die bei dieser Wiedervereinigung durchgeführt wurde, dieses komische Volkseigentum an Grund und Boden und Häusern wird wieder überführt in Privateigentum. Der Staat will eben genau dieses wirtschaftliche Verhältnis der antagonistischen Kooperation von Boden- und Immobilieneigentümern mit den anderen Kapitalisten und erzählt übrigens das Geschäft der Immobilieneigentümer ja auch ganz unpolemisch, also der sagt da nicht Parasiten zu, der zählt das Geschäft, die Gewinne, die Vermögen der Grundeigentümer ganz unparteiisch zu dem zusammen, was er so überhaupt kapitalistisches Wachstum auf seinem Territorium zu zählen hat. Er kennt aber auch da schon Kollisionen. Der kennt die Kollision, dass in solchen Ballungsgebieten die steigenden Grundstückpreise zu einer Belastung des Geschäfts anderer Kapitalisten werden können. Sogar zu einem Infragestellen der Rentierlichkeit des Geschäfts anderer Kapitalisten. Das ist eine Kollision, die zu seinem Laden dazugehört, also regelt er sie. Er regelt sie als Hoheit mit dem Instrument der Raumordnung. Dann muss eben von Staats wegen mehr Gewerbefläche erschlossen werden. Boden umgewidmet werden in Ansiedlungsräume, in Standorte für kapitalistische Unternehmen der Industrie, des Handels und des Bankwesens. Das ist so eine Maßnahme, wo dann die Preise wieder verdaubarer werden für die Geschäftsleute in Handel, Produktion und Bankwesen und gleichzeitig Grundbesitzer reichlich was zu verdienen haben. Nämlich eben an den neuen Gewerbeflächen. Jetzt betreibt er auf der Basis auch Wohnungspolitik. Warum macht er das überhaupt? Ein Staat, der Kapitalismus will, der kennt schon auch den Standpunkt, naja, zu meinen Quellen gehört auch das Volk. Und wenn ich die als Quelle haben will, die vielen Deutschen, dann müssen die auch irgendwo wohnen können. Ja, die Unterbringung von hinreichend Arbeitskräfteangebot, dort, wo eben das Geschäft brummt und die Leute braucht, ist ja sogar im engeren Sinn ein Wirtschaftsfaktor. Und was dem Staat da geläufig ist, ist, dass er in dieser Hinsicht was Widersprüchliches betreibt. Gerade seine Erfolge, die er hat, im Ansiedeln von mehr Geschäft auf seinem Standort, in seiner Region, in seiner Gemeinde. Gerade das beschert dem Volk dort, damit kann er angeben, nicht nur mehr Arbeit, sondern Wohnungsnöte. Das ist einem modernen Staat, der seit anderthalb Jahrhunderten Kapitalismus betreibt, geläufig. Also macht er diesen Widerspruch zu einer Aufgabe, die er betreuen muss. Und wie macht er das? Er macht das nach seinen Systemgrundsätzen. Der beharrt knallhart darauf, dass das Wohnen genauso wie das Geldverdienen dafür Privatsache ist und zu bleiben hat, dass das die Leute erstmal selber mit ihrem Geldverdienen zu erledigen haben und dass der Markt ihre Adresse ist. Die ganze Betreuung des Wohnbedarfs des Volkes steht unter der Devise, den Wohnbedarf der Leute nicht gegen das, sondern im Immobiliengeschäft zu betreuen und abzusichern. Und zwar in der dem Staat völlig geläufigen Gewissheit, dass sich die Interessen, die er da managt, ausschließen. Aber eben mit dem Willen der politischen Macht, der staatlichen Macht, dass das zu gehen hat, dass der Wohnungsbedarf der Massen als Geschäft mit ihm doch zu gehen hat. Dass das der Standpunkt ist, das kann man erstmal an was ganz Elementarem entdecken. Was der Staat an der Stelle da organisiert, das ist das Verhältnis von Immobilieneigentümern und Leuten, die eine Bude brauchen, soll in der üblichen Form des Rechts, des Vertrags stattfinden. Sollen die sich doch in ihrem Gegensatz, die einen müssen wohnen und können kaum zahlen, die anderen wollen aus ihrem Grund- und Hausbesitz eine Rendite herauswirtschaften, sollen die sich doch auf einen Punkt einigen, in der sie dann diesen Gegensatz betreiben. Aber beim Mietvertrag hat der Staat es für richtig befunden, hier muss er eingreifen. Der versieht im Mietrecht das Mietverhältnis mit gewissen Staatsgrenzen fürs Steigern von Mieten und auch fürs Kündigen. Man merkt richtig, dem Staat ist geläufig, was für eine Gesellschaftsordnung er da herbeiregiert. Dem ist geläufig, dass diese Macht der von ihm durch Eigentumsrecht ermächtigten Bodenmonopolisten gegenüber dem so unbedingten Wohnbedarf der normalen Menschen dazu tendiert, Wohnen überhaupt für die unmöglich zu machen. Entweder unmöglich zu machen durch die Mietpreishöhen, die da zustande kommen, oder aber auch das ist dem geläufig, darauf geht zum Beispiel das Kündigungsrecht, einfach durch diese Geschäftspraxis des Eigentums zu versuchen, weniger zahlungsfähige Mieter durch zahlungsfähigere Mieter zu verdrängen. Also führt er Grenzen in dieses Geschäft ein. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Beenden oder Beseitigen dieses Geschäfts. Er führt eine Vergleichsmiete ein. Er macht Kappungsgrenzen. Er macht den Kündigungsschutz. Was ist das? Schnell mal durchgegangen, so eine Vergleichsmiete, das ist was sehr Lustiges. Eine Vergleichsmiete ist, was den Immobilienbesitzern bislang gelungen ist, an Durchschnittsniveau von Bereicherung an den Mietern auf einem Markt durchzusetzen. Das soll ein bisschen die individuelle Steigerung von Mieten bremsen. Da gibt es dann Kappungsgrenzen. Da war, habe ich mich informiert, bislang gesetzlich festgelegt, nicht mehr als 20% Steigerung innerhalb von 3 Jahren. Nicht schlecht. Und jetzt die Große Koalition plant, 15% soll erstmal die Kappungsgrenze innerhalb von 3 Jahren sein. Ja. Bei der Neuvermietung war sowas festgelegt wie bislang. Eigentlich gibt es da gar keine Grenze. Das macht übrigens das Kündigen so attraktiv. Eigentlich, also von der politischen Seite her so attraktiv. Eigentlich gibt es da für die Steigerung gar keine Grenze. Außer dieser berühmten Klausel im bürgerlichen Gesetzbuch der Sittenwidrigkeit. Das ist auch so ein Ding, die Sittenwidrigkeit. Wann ist ein Preis sittenwidrig? Wenn er eklatant aus den Sitten ausbricht, die die anderen Bereicherungsgeier bereits erreicht haben, dann ist er sittenwidrig. Ja? Eine andere Grenze gab es da erstmal nicht. Jetzt plant die Große Koalition ernstlich bei Neuvermietungen vielleicht so etwas wie auf Schlag mehr als 10% übers Niveau erheben, soll nicht gleich erlaubt sein. Wenn das dann durchgesetzt ist, geht das wieder in die Vergleichsmiete ein und jetzt geht die Leier wieder von vorne los. Also man merkt richtig, das sind Grenzen im Geschäft und überhaupt nicht dessen Beseitigung. Dass der Staat da aber überhaupt solche Grenzen anerkennt, das ist einerseits was Soziales, das ist aber auf der anderen Seite von so etwas wie einem wirtschaftspolitischen Funktionalismus kaum zu unterscheiden. Ein bisschen anerkennt so ein Staat wie der unsrige ernstlich den Ruf des Volkes nach bezahlbaren Mieten. Und zwar aus dem Grundsatz, dass er sagt, er will ja, dass die Löhne nicht in die Luft jagen. Die Mieten sollen ja bezahlbar sein aus den Lohneinkommen, die er gleichzeitig wirtschaftsverträglich haben will. Also bremst er die Plünderung der Lohneinkommen durch die Mietsteigerung auf ein Maß, das verträglich ist mit dem Senken der Löhne, die er auch haben will. Unterm Strich hilft er also den Leuten mit solchen Grenzen, die Plünderung durch die Preise fürs Wohnen aushalten zu müssen. Was eigentlich noch viel aufklärerischer, ach so, Kündigungsschutz, ja, das ist, man merkt, im Staat ist total geläufig diese Praxis, das Vermögen des Grundeigentümers dadurch in die Höhe zu kriegen, dass man sich von schlechten Bestandsmieten verabschiedet. Also gibt es gewisse Grenzen für den Kündigungsschutz. Ich lese euch mal eine vor. BGB § 573. Der Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Die Kündigung, ja, warte mal, erstmal, die Kündigung zum Zwecke der Mieterhöhung ist ausgeschlossen. Ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses liegt insbesondere vor, wenn erstens der Mieter nicht bezahlt hat, zweitens Eigenbedarf und drittens der Vermieter durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde. Ja. Also das sind so die Grenzen. Was aber eigentlich noch viel aufklärerischer ist über was für eine gegensätzliche Welt der Staat mit seinem Eigentum an Grund und Boden da in seiner Marktwirtschaft herbeigeregiert hat und auch was er darüber weiß. Was das anrichtet bei dem Wohnbedarf der Normalverdiener. Dafür ist aufschlussreich, dass der Staat es wirklich für nötig hält, mit Wohnungspolitik, mit Wohnungsbaupolitik dafür zu sorgen, dass es im Immobilienmarkt überhaupt genug Angebot für den Wohnbedarf von normalen Menschen gibt. Das ist ja richtig wie der Staat gibt dem Recht, was ich über das Immobilieneigentum erzählt habe. Er interveniert in diesen Markt und sagt, er muss was tun, dass der Wohnungsbedarf der Leute von dem Geschäft mit Grund und Boden nicht ganz um die Ecke gebracht wird. Also betreut er das Verhältnis. Wieder erstens als Hoheit übers Territorium mit dem, was Raumordnung heißt. Die kommt jetzt in einer zweiten Form vor. Oben hatte ich sie zum Betreuen des Gegensatzes der verschiedenen Sorte von Unternehmern und Kapitalisten. Jetzt für das Verhältnis zu den normalen Menschen hin. Tatsächlich macht der Staat im Rahmen der Raumordnung das, dass er gewisse Teile des grundeigentümlich besessenen Bodens für Wohnzwecke reserviert. Das ist in der Tat eine Beschränkung der Freiheit dieser Eigentümer, Geschäft mit ihrem Boden zu machen. Aber es ist eine Beschränkung der Freiheit dieser Eigentümer an Grund und Boden Geschäft zu machen, gleichzeitig mit einem Angebot verbunden. Macht halt euer Geschäft mit der Nutzung eures Bodens für Wohnraum. Und da muss man sagen, das Ergebnis lässt sich doch sehen. Es gibt mittlerweile eine riesige kapitalistische Branche in entwickelten kapitalistischen Staaten, die lebt rentabel davon, dass sie den Wohnbedarf der kleinen armen Leute für ihr Geschäft nutzt. Dass sie es hinbringt, lauter Angebote an deren fatale Bedarfslage gewinnträchtig zu vermarkten. Diese fatale Bedarfslage des normalen Menschen, der immer schwankt zwischen zwei Größen. Eigentlich bräuchte ich ja so eine Wohnung, aber bezahlen kann ich nur so eine Wohnung. Das Angebot gibt's. Kaum reserviert der Staat gewisse Flächen des Territoriums, des Grundeigentums für das Geschäft mittels Wohnraum für normale Menschen, macht er eine Baugesetzgebung. Was ist das denn? Jetzt gibt es eine Baugesetzgebung, in der steht drin, was ist eine Wohnung? Was muss eine Wohnung mindestens enthalten an Grundfläche pro Bewohner, an sanitären Einrichtungen, an Sicherheitsmaßnahmen in Sachen Elektrizität und so weiter? Warum muss man eigentlich mit gesetzlicher Macht vorschreiben, wie eine Wohnung geht? Ja, das ist das schöne Eingeständnis, dass wenn Kapitalisten ein Geschäft mit armen Leuten machen, dass die dazu tendieren, sich über solche Bedarfsnotwendigkeiten großzügig hinwegzusetzen. Es ist richtig so ein Beispiel, das hat der Marx mal aufgeschrieben, auch wieder so ein Argument, warum dieses System nichts taugt. Der hat im Kapital 1 mal aufgeschrieben, was kennzeichnet eigentlich besser diese Produktionsweise, als dass ein Staat vorschreiben muss, was elementare Gesetze der Hygiene sind, die an Produktionsorten einzuhalten sind. Was ist das für eine Produktionsweise, in der ein Staat maximale Belastungswerte für die Leute durch Industrieabgase und so weiter aufschreiben muss? Was will der da eigentlich für eine Wirtschaft, wenn er dann aufschreibt, wenn das Immobiliengeschäft mit dem Wohnbedarf der normalen Leute gemacht wird, schreibe ich schon mal auf, eine Wohnung braucht wirklich vier Wände, ein Dach, ein Bad, eine Eingangstür und eine sichere Elektrizität. Jetzt gibt es die Raumordnung, jetzt gibt es die Baugesetzgebung und unter dieser staatlichen Betreuung stellt sich mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder diese kapitalistische Wohnungsnot her. Und wie heißt die Antwort des treusorgenden Staates in dieser Frage? Keiner hat sie schöner formuliert als der gerade ausgewechselte Wohnungsbauminister Ramsauer. Der hat gesagt, tja, wenn es zu wenig Wohnung gibt, dann muss sich eben Bauen mehr lohnen. Dann wird mehr gebaut, wenn sich's mehr rentiert. Man merkt, wie stur systemtreu die Betreuung des Wohnungsmarktes ist. Und da muss ich sagen, das hört sich zynisch an, aber dieser Zynismus ist die Wahrheit. Das ist so in diesem Markt. Sinken tun Mieten und Hauspreise wirklich nur dann, wenn sich Investoren um der Gewinnmasse willen da mal auf dem Markt in ein Überangebot von Wohnraum hinein konkurrieren. Dann kommt es zu einer Bremse der Mietpreisentwicklung, vielleicht sogar mal an einigen Stellen zu einem kleinen Herunter. Da dürfen übrigens die kleinen Leute bei helfen, eine solche Marktlage herzustellen. Der Staat fördert sie als Bausparer. Da können sie mit einem Geld, mit dem sich das Wohnen eigentlich nicht erledigen lässt, den noch viel wahnwitzigeren Plan vorlegen, Hauseigentümer zu werden und mit ihrer Nachfrage nach mehr Häusern oder Wohnungen den Wohnungsmarkt ein bisschen bereichern. Vierter Punkt. Dem Staat ist es geläufig, dass es zur Zahlungsnot der Mieter kommt im Wohnungsmarkt. Was macht er? Er macht Subventionen, ganz soziale Subventionen. Subventionen, die postwendend ans Immobiliengeschäft gehen. Entweder steckt er denen direkt Subventionen zu, damit sich für die das Bauen und Vermieten von Wohnungen auch an nicht so zahlungsfähige Mieter rechnet. Oder er macht es indirekt. Das Indirekte ist diese schöne Einrichtung des Wohngelds. Ja, das kommt aufs Konto und ist gleich wieder weg. Eigentlich ist es umgekehrt. Erst war die Miete weg und dann kommt großzügigerweise das Wohngeld hinterher. Das ist für den normalen Menschen ein durchlaufender Posten, der zielstrebig da hinkommt, wo er offenbar hin soll, nämlich bei den Immobiliengeschäftsleuten, denen auf diese Weise ein Geschäft mit Leuten ermöglicht wird, die sich das Mieten bei ihnen eigentlich mit ihrem Einkommen nicht leisten können. Das ist übrigens eine echte Masseneinrichtung unter den sozialen Einrichtungen. Der Stand soll sein, eine Million Haushalte kriegen Wohngeld. Und wenn das alles nicht reicht zur systemgetreuen kapitalistischen Betreuung des Wohnungsmarkts durch die treusorgenden Anstrengungen des sozialen Staats, dann schreitet der Staat auch noch richtig selber zur Marktpflege. Dann macht er zum Beispiel staatlichen Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau oder sozialen Wohnungsbau in Form des Subventionierens von privatem Wohnungsbau. In Deutschland hat der Staat so gut wie nie selber gebaut, sondern immer über sozialen Wohnungsbau. ja. den Kapitalisten das Gewinne machen erleichtert, indem er ihm noch ein paar Märker auf die Hand gedrückt hat. Indem er die subventioniert hat, indem er auf Steuern verzichtet hat, indem er öffentliche Grundstücke günstig zur Verfügung gestellt hat und so weiter. Ja, ich will bloß mal auf Folgendes raus, der soziale Wohnungsbau, den es da gibt, wo drin hat der eigentlich sein Maß? Der hat sein Maß an, nicht an, jetzt ersetze ich den Markt, in dem die kleinen Leute mit ihrem Wohnungsbedarf so verheerend aussehen. Sondern jetzt beeinflusse ich diesen Markt. Ich schaffe ein Zusatzangebot, um auf die Preisbildung an diesem Markt ein bisschen einzugehen. Deswegen hat das auch so Konjunkturen, das deute ich nur an. Das ist fast ein Thema für sich, so ein bisschen sozialhistorisch. Ja, wenn natürlich so ein Kapitalismus sich überhaupt erst flächendeckend durchsetzt, wenn ein Staat das überhaupt erreichen will, dass sein ganzes Territorium und sein Volk kapitalistisch bewirtschaftet wird, oder wenn ein Staat gerade einen Krieg vergeigt hat wie der Deutsche und alles in Bruch liegt, dann hat dieses Zusatzangebot des Staates Hochkonjunktur. Dann handelt es sich eben um so etwas wie überhaupt die Herstellung der Bedingung von kapitalistischem Geschäft. Ein wohnendes Volk, ein wohnendes, anwendungsnahes Arbeitskräftepotenzial. Wenn der Laden aber läuft, dann stellt sich eine andere staatliche Begutachtung dieses Verhältnisses ein. Und die heißt, erstens, das kostet mich. Das kostet mich Haushaltsgelder. Zweitens, da stehen doch schöne Häuser rum, aus denen müsste sich doch ein Geschäft machen lassen. Wenn man daraus ein Geschäft macht, aus diesen Häusern, fließt in meine Kassen im Rahmen der Privatisierung Geld rein und mein Wirtschaftswachstum wird größer. Nämlich genau um das Immobiliengeschäft, das dann privat auch in diesen Sphären des Wohnungsmarktes losgeht. Mein letzter Punkt. Wie steht denn eigentlich aktuell die Wohnungsfrage so? In Deutschland jedenfalls. Was ist denn da eigentlich der Stand? Ja, es gibt auch unter dieser dauernden staatlichen Betreuung immer wieder richtig eklatante Wohnungsnot. Aber das ist sowas wie die gemanagte Begleiterscheinung von einer Wohnungsmarktlage, die für sich katastrophal ist. Katastrophal sind gar nicht bloß die eklatanten Formen der Wohnungsnot, sondern für das, was gelingt unter der staatlichen Betreuung in so einem Kapitalismus wie Deutschland. Man muss sich das mal so klar machen. Übrigens, man kann sich es klar machen an dem Stolz, der in diesem Land oben und unten herrscht. Was da gelingt, das ist wirklich irre. Dieses Land, die Regierenden und leider auch sein Volk, die sind stolz darauf, dass die Wirtschaft brummt. Dass es also auch brummende Ballungsräume gibt mit den dementsprechend steigenden Mieten. Das alles zählen sie unter Erfolg der Wirtschaft. Und die sind auf der anderen Seite stolz darauf, dass das geht. Ja, warum eigentlich? Dank der wettbewerbsfähig niedrigen Löhne in diesem Land. Dass beides geht, das ist ein Kompliment. Dabei ist es doch ein irres Verhältnis. Es gibt nur eine Kritik daran, das ist diese Sorte von Klage, das muss aber auch beides nebeneinander gehen. Passt drauf auf, das ist die Klage nach den bezahlbaren Mieten. Warum geht das eigentlich beides gleichzeitig? Oder was geht da eigentlich beides gleichzeitig? Der deutsche Lohn, wettbewerbsfähig im Weltmarkt runtergedrückt. Niedrig genug im Weltmarktvergleich. Der ist nicht nur niedrig als Kost, der funktioniert auf der anderen Seite als Kommandomittel, als Ingangsetzen von viel Arbeit von den Leuten in den Weltmarktfabriken Deutschlands, wo die überhaupt die Waren herstellen, mit denen sie den Weltmarkt überschwemmen. Und zwar durch die Leistung der Leute, die für niedrigen Lohn viel arbeiten. Und das gelingt übrigens deswegen so gut. Auch das gehört dazu den Funktionsbedingungen eines solchen Kapitalismus. Weil zumindest die Beschäftigten in der Regel eine Wohnung haben. Diese soziale Errungenschaft ist gar nicht eine soziale Wohltat, ist gar nicht ein Wohlstand, sondern es ist eine unverzichtbare Funktionsbedingung dafür, dass das beides geht. Brummende Industrieregionen mit wettbewerbsfähig niedrigen Löhnen. Man stelle sich vor, die Leute hätten keine Bude. Ja, dann würden sie als Arbeitskräftepotenzial dieses erfolgreichen Weltmarktbedieners Deutschland ziemlich schnell unter die Räder kommen und nicht mehr brauchbar sein. Und was auch noch geht, also der Lohn ist niedrig, der Lohn funktioniert als Kommandomittel von wettbewerbsfähiger Weltmarktleistung. Was auch noch geht, und dieser Lohn bedient auch noch Immobilienrenditen. Ein ganzer Sektor des Immobilienmarktes lebt von diesem Lohn, macht sein Geschäft damit. Die Grundstücksbesitzer, die Hausbesitzer und die Banken, die das finanziert haben. All das wird aus dieser Lohnsumme in einem so funktionierenden Land wie Deutschland rausgeholt. Mit Kollateralschäden, eben diesen eklatanten Fällen von Wohnungsnot. Aber die betreut der Staat, das ist er seit langem in seinem Laden gewöhnt. Von der Seite des Staates her nochmal die Lage zusammengefasst. Das, was ich oben gesagt habe, der Staat will sein ganzes Territorium als Standort für Geschäft. Das ist der Standpunkt, der konkurrierende Standpunkt von jeder Staatsuntereinheit. Jede Kommune, jede Gemeinde, jede Stadt konkurriert überhaupt darum, möglichst viel Geschäft auf dem eigenen Claim zu ballen. Deswegen machen die Standortaufwertung. Deswegen investieren sie in Infrastruktur. Deswegen braucht eine mittlere Stadt eine Uni. Weil eine Uni ist ein Dienstleistungskern für Industrieansiedlung. Ich habe mal früher gedacht, das wäre Stätte des Wissens. Ja, da war ich auch noch sehr jung. Ja, die konkurrieren darum. Das ist überhaupt das Leib- und Magengeschäft von kommunaler städtischer Politik, Standort zu sein für möglichst viel angesiedeltes Geschäft. Und die wissen ganz genau, was die Wirkung davon ist. Nämlich, dass sie natürlich damit die Mieten hochtreiben, potenziell die Wohnungsnot hochtreiben. Und deswegen gehört es zu dieser Politik dazu, dass sie flankierend den Wohnungsmarkt sozial betreuen. Dass sie vielleicht sogar in einigen Fällen es für erforderlich halten, zu einem kleinen neuen Schub in Sachen sozialen Wohnungsbau zu schreiten. Sogar mitten in der Stadt, da habe ich so Beispiele gelesen, sogar in München machen sie sowas. Das ist ja nun wirklich das heißeste Pflaster in Sachen Immobilienmarkt, wenn man dem Ranking glauben darf. Aber die graben da auch ganze Stadtteile um. Das werden neue Immobilienanlagen. Und der Staat, der das fördert, macht zur Auflage, dass neben den neuen Großraumbüros und den Boutiquen für diese Work-Life-Balance der Besserverdienenden, dass da auch ein gewisser Prozentsatz Wohnungen für normale Menschen rein muss. Macht er zur Genehmigungsbedingung von solchen Immobilienneubauten. Ja, warum? Eben deswegen, weil der den Gesichtspunkt kennt, wenn er seinen Standort aufwerten will, dann muss er doch auf der anderen Seite auch für das Standortangebot Arbeitsplatz wohnender Fach- und Führungskräfte und dieser Horden von neuen Dienstleistungskräften, die immer mit dem Laptop durch die Gegend rasen und immer erreichbar sind, da muss er doch dafür auch sorgen. Das gehört doch mit zum Standortangebot, das er aufwerten will. Und woran er auch denkt mittlerweile ist, er hat was gegen eine ausufernde Ghettobildung. Ganz ist ihm das doch nicht recht, dass sich die armen Leute, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können, dass die sich dann in solchen Hartz-IV-Silos ballen. Das kennt er als, da entstehen Parallelgesellschaften, da verlottern Leute, da klingelt beim Staat die Glocke der Ordnungspolitik. Übrigens nicht, dass er meint, die machen einen Aufstand, aber lassen was liegen, machen das Stadtbild schlecht. Ja, das sind Gesichtspunkte der Ordnungspolitik. Und ich habe gelesen, dass in Berlin die Politik zumindest zeitweilig sogar zu dieser großen sozialen Maßnahme gegriffen hat. Sie ziehen diese Hartz-IV-Regelung für den Wohnraum von Hartz-IV-Beziehern nicht gnadenlos durch. Die verlangen nicht gleich, dass wenn da Leute zu niedrigen Bestandsmieten als Hartz-IVler eine Wohnung bewohnen, die eigentlich nach diesen knickrigen Wohnraumberechnungen des Existenzminimums zu viele Quadratmeter hat, dass die dann gleich rausgeschmissen werden. Da haben sie sich auf den Standpunkt gestellt, belassen wir es doch bei den niedrigen Bestandsmieten. Das sind, dann lassen Sie sich einfach nur ein bisschen Zeit. Bei mir dauert es schon 5 Jahre. Ja, die lassen sich Zeit, aber ich will auch mal sagen, mit welchem Gesichtspunkt sie das überhaupt machen. Weil sie halt die Mittel haben. Ja, aber der Gesichtspunkt heißt auch wirklich, wenn es nicht sein muss, wenn es sich zurzeit auch gar nicht so zwingend rechnet, die Leute da rauszutun, dann kennen sie eine Wirkung, die ihnen nicht passt. Und die Wirkung heißt Ghettobildung, Slumbildung. Sagen Sie, warum? Dann machen wir doch lieber das Konzept, wir werten unseren Standort auf, wir sorgen dafür, dass es arbeitsplatznahes Arbeitskräfteangebot gibt und mit den überflüssig gemachten gehen wir nach der Devise um, die muss man verdünnen. Ja, das muss man durchmischen, damit sie nicht so unangenehm auffällig werden. Das ist der Stand der Wohnungsfrage heute. Ja. Wie sollen die überhaupt jetzt, zum Beispiel Grundstückwart, mit dem Baurecht gibt es ja gar keinen Anhaltspunkt, zu sagen, das muss Mietwohnung werden und das muss keine Mietwohnung werden. Also die können ja da Supermärkte und Mieten und alles Mögliche reinigen und wohnen in Häuser von halt Ferienwohnungen oder ja, Hotels sein. Da hat der Kommunalpolitiker, der Der hat eine Handhabe, die wirst du nie haben. Und das ist die Handhabe des Rechts. Dann macht er sich halt eins. Bei den Genehmigungen für Bauprojekte kann schon auch die Kommune in ihren Durchführungsbestimmungen was machen. Es ist bloß so, deine Frage stürzt mich in eine Sorge, die ich nicht habe. Es ist wirklich so, überlass das denen mal. Also, dass das Recht erstmal diese Form hat, die du sagst, das erklärt sich daraus, dass das auch wirklich die Prioritäten der Raumordnung sind. Der erste Standpunkt der politischen Raumordnung ist, Geschäft ist nicht alles, aber ohne Geschäftsansiedlung ist alles nichts. Also hat das Priorität, also ist es erschließen zum Wohle der Kommune. Von Boden die Erschließung für Geschäft. Das ist immer notwendigerweise bei dieser Generalprämisse. Die Politik will von einem Kapitalismus leben. Der Staat will von einem Kapitalismus leben. Ist das die erste Prämisse? Dann kommen Rücksichtnahmen auf dabei in Gefahr geratene soziale Notwendigkeiten. Und die stehen notwendigerweise in der zweiten Reihe. Wie man das regelt, ist eine Frage des gesetzlichen Verfahrens. Entweder auf bundesstaatlichem Recht oder aber runtergebrochen auf Genehmigungsverfahren. Und was du andeutest, ist ja schon sowas. Dass eine Kommune sagen kann, dann gebe ich die Genehmigung nicht und auf diese Weise eben solchen Eigentümern die Rechnung aufmacht. Naja. An Auflagen geknüpft werden. Mal wirklich gegen dein Bedenken folgende These einfach dagegen. Wenn es in dieser Frage solche richtig durchgriffskräftigen Regelungsbefugnisse der Politik nicht gibt, dann weil sie sie noch nicht beschlossen hat, weil sie Gründe hat, in dieser Frage die Auflagen an Investoren gesetzlich nicht so zu verschärfen, dass der Hauptzweck Investoren im Immobiliengewerbe gegenüber. Nämlich, dass die kommen, dass die ein Geschäft mit diesem Stück Stadt machen, dass die Gewinne dort produzieren, und in die Staatskasse ihren Anteil abdrücken, dass sie den dadurch nicht über Gebühr belasten wollen. Wenn sie es doch für nötig halten, haben sie dafür die Hoheit des Gesetzgebungsverfahrens. Dafür ist das Gesetzgebungsverfahren überhaupt da. Ja? Wie können wir den Kapitalismus überwinden? Wir sind in einer Situation drin, wo die Frage anders steht. Die Frage steht, sind denn überhaupt die Leute davon überzeugt, dass sowas nötig wäre? Sehen Sie denn die Lebensverhältnisse in dieser Wirtschaftsweise so, dass es Ihnen einleuchtet, mit dem alltäglichen Lebenskampf, dem ein Leben abzuringen, ist man nicht gut bedient in diesem Wirtschaftssystem? Oder machen Sie ihn einfach, den alltäglichen Lebenskampf da doch durchzukommen? Sehen die Leute das so, dass sie nicht gut bedient sind mit dem Aufruf, da soll die Politik sich drum kümmern? Oder ist es nicht genau so, dass zum Beispiel wirklich der Großteil aller Mieterproteste sich in der Parole versammelt? Es muss, also Wohnen muss bezahlbar bleiben. Man muss sich mal kurz überlegen, wie die Leute sich das da zurechtlegen. Die gehen schon davon aus, dass es in ihrer Haushaltsführung brennt. Aber kaum beschweren sie sich darüber, beugen sie ihre Beschwerde schon gleich unter dem Gesichtspunkt, das, was ich will, muss natürlich irgendwie verträglich sein mit dem, wie das hierzulande geregelt ist. Es soll beim Bezahlen bleiben. Das will ich schon machen. Aber kann mir nicht einer helfen, dass ich es auch hinkriege? So, das ist doch das Übliche, wie die Leute mit dem, was ihnen wirklich gerade in der kapitalistischen Wohnungsfrage hart widerfährt, umgehen. Einerseits geben sie sich Mühe, das durchzuhalten. Zweitens, wenn sie ihre Unzufriedenheit zu einer Forderung machen, dann machen sie die Forderung gleich so, dass sie ihre Unzufriedenheit bei der Politik abgeben. Die soll sich drum kümmern. Und der Politik beim Fordern auch noch gleich mitversprechen. Naja, wenn die dafür sorgt, dass es geht, dann bezahlen sie auch. Das ist richtig. Die Abgabe der Unzufriedenheit bei den zuständigen Instanzen, das Versprechen, es weiter aushalten zu wollen und der Verzicht darauf, dafür irgendwie auch nur eine Bedingung zu sagen. Es gibt da kein bis hierhin und nicht weiter. Ja, weißt du, wenn du das vor dir hast, dann steht die Frage, die du stellst, ganz anders. Dann steht die Frage nämlich so, wie kriegt man es denn hin, sich mit den Leuten, die in dieser Weise von Kapitalismus betroffen sind, überhaupt erstmal darüber zu verständigen, von was sie da eigentlich betroffen sind und was dagegen die richtige Antwort wäre. Nein, ich möchte Kapitalismus übernehmen. Ja, Sie, wenn ich auch mal sagen darf, Ich glaube, die Dame spricht auch so ein bisschen Lösungsansätze an, vielleicht. Ja. Also jetzt Ideen für eine Lösung, die vielleicht auch von Ihnen kommen könnten. Weil Sie hatten das ja mit diesem Grundbesitz, das sehe ich so als Grundübel eigentlich, dass das überhaupt gibt. Was Sie so, da so vielleicht glauben, wann das, was es da für Konzepte geben könnte. Dass man zum Beispiel, dass man den Grund einfach gar nicht mehr besitzen kann, weil eigentlich sollte der ja allen gehören. Dadurch darf man ja überhaupt noch also diese Spekulation betreiben. Also was Sie da für Konzepte sehen, war vielleicht jetzt auch die Frage. Also Sie haben es ja gut durchleuchtet, also Sie kennen ja die Probleme. Das war doch ein bisschen schon in der Antwort eben mit drin, dachte ich eigentlich. Oder habe ich mich da verhört? Wenn Jonas gesagt hat, wenn wir dieses System loshaben wollen, ist ganz offensichtlich, dass diese Wirs im Augenblick herzlich wenige sind. Die passen hier in einen relativ kleinen Raum. Ich verstehe ja nichts. Also ist das, das Konzept, wie man dazu kommt, dass zum Beispiel Grund und Boden nicht mehr Privateigentum ist, ist doch ganz offensichtlich, dass man eine Bewegung schafft, die in der Lage ist, diesen Staat, der genau dieses als sein zentrales Prinzip hat, wegzufegen. Dann, wenn man das geschafft hat, wenn man diesen Staat, der auf Privateigentum ein Grund und Boden, überhaupt auf Privateigentum beruht, weg ist, wenn die Leute das gemacht haben, weil sie eine normale, vernünftige Bedürfnisbefriedigung hinorganisieren wollen, die Herren im Lande sind, dann kann man sich in der Tat fragen, welche Wohnungen braucht man und wie viele Balkone sollen die haben und sollte man nicht vielleicht überall Solarpanels aufs Dach tun und die Leute zahlen dafür trotzdem nichts. Aber das Konzept, so eine Umsturzbewegung zum Erfolg führen zu können, setzt doch voraus, dass es überhaupt erst einmal diese unheimlich große Masse von Leuten, die das haben wollen, gibt. Dass dieses Wir, von dem da eben geredet worden ist, als soziale Bewegung, als bewusste politische Organisation überhaupt gibt. Und davon kann im Augenblick nicht die Rede sein. Im Augenblick sind wir hier noch nicht einmal 200 Leute in einem kleinen Saal in Kreuzberg. Aber wie soll es denn möglich sein? Weil die Medien, sage ich jetzt einfach mal, die für den Kapitalismus sprechen, einfach eine viel größere Reichweite haben als wir hier. Das ist doch, also, so sehe ich das jedenfalls. Das ist wohl wahr. Wenn ihr müsst Laune sprechen oder Jonas, fasst das immer mal zwischendurch zusammen. Ja, wir gehen ans Mikro, das gerne ja auch ohne Möglichkeit. Ja. Einfach runtersprechen. Also, ich will noch mal was zu dem Konzept sagen, wie du das ansprichst. Jonas, erzähl uns doch, worauf du antwortest. Ja, also der Diskutant hat die Frage aufgeworfen, welche Konzepte es denn geben könnte, diese Lage zu überwinden, dass Immobilienbesitz existiert, wo doch seiner Meinung nach eigentlich das Verfügen über Grund und Boden für jedermann offen sein müsste. Habe ich dich ungefähr richtig so? Jetzt muss ich dir darauf. Unveräußerbarkeit des Bodens. Ja, jetzt muss ich dir wirklich sagen, ein Konzept muss mehr sein als ein frommer Wunsch. Du musst wirklich mal dich damit auseinandersetzen, dass ich ja behauptet habe, diese Einrichtung des Grundeigentums in der Wirtschaftsordnung, in der wir leben, das ist nicht eine ungünstige Bedingung für was. Fürs Wohnen zum Beispiel. Ich weiß, was du meinst. Sondern das ist die Grundordnung überhaupt des Wirtschaftens, in der wir hocken. Das stimmt, dem stimme ich zu, doch ich kann auch explizit an dieser Mietproblematik schon Lösung erkennen, sage ich mal. Auch wenn das System an sich falsch ist. Sagst du mal. Und, ja, zum Beispiel, dass Boden unveräußerbar ist. Das heißt, man kann ihn eben nur nutzen von der Kommune. Und dass es auch eine Mietpreisgrenze gibt. Und das könnte man auch, unabhängig jetzt davon, dass das ganze System, was wir haben, ja auch schon scheiße ist, könnte man das ja schon mal als Lösung betrachten. So. Du bist gut, weißt du, was du sagst? Ich weiß auch nicht, wer das machen will, aber erstmal, was du sagst, ist einfach wie, man könnte mal eben das Privateigentum abschaffen. Nee, man kann das ja rückfinanzieren, auch durch die Grundsteuer, was auch immer. Es ist aber das Abschaffen des Privateigentums. Du willst nämlich die Verfügungsgewalt von Eigentümern über den Boden ihnen irgendwie wegnehmen. Jetzt hat man aber Eigentum in diesem Laden überhaupt bloß um der Verfügungsgewalt darüber, um des daraus Geld machen zu willen. Das ist der ganze Zweck von dem Kram. Jetzt sagst du, das verstehst du, das ist, dein Einfall ist ungefähr so, wie wenn ich der Dame da hinten, die sagt, ich möchte den Kapitalismus überwinden, antworten würde, jawohl! Auf! Schön, ich auch. Da vergessen Sie das demokratische Grundprinzip, weil es geht ja darum, was den meisten nutzt, ne? Also das über so als Ziel zu sehen. Und Sie haben ja gut erkannt auch, oder ich unterstelle Ihnen das jetzt mal, dass Sie festgestellt haben, dass es eben nur 1 Million Leute nutzt, die halt Immobilienbesitzer sind. Und dann ist ja auch ganz klar, dass es nicht nützt, wenn diese 1 Million Leute rumheult, weil wir sind ja viel mehr. Also auch solche Konzepte hätten ja irgendwie... eine gute Chance sagt. Aber da müsste zum Beispiel, also, jetzt habt ihr es mitgekriegt. Nein. Gut. Seine Überlegung ist, es ist ja wohl rausgekommen, dass diese Einrichtung des Grundeigentums einer eher radikalen Minderheit nützt und den anderen nicht. Das wären doch, sagen wir mal, rein rechnerisch günstige Kräfteverhältnisse. So. Aber, jetzt beharre ich nochmal darauf, mit was hat man es denn zu tun? Man hat es damit zu tun, dass diese Einrichtung des Grundeigentums und des Geschäfts mit Immobilien nicht nur dieser kleinen Klasse nützt, sondern nach der anderen Seite eben dieser vielen eine furchtbar produktive Wirkung für dieses System hat. Die furchtbar produktive Wirkung nach der Seite der vielen ist, dass die Menschen, die den Zwang zum Geldabdrücken fürs Wohnen zu den Gründen zählen, warum sie richtig unterwegs sind, wenn sie sich den Arsch fürs Geld verdienen aufreißen. Die ziehen die Konsequenz, dann ist das eben das Notwendige und einzig Vernünftige, dass ich um diesen Preis standhalten zu können, genauso wie den anderen Preisen, aber der ist ein ziemlich dicker, mich in die Abhängigkeit hineinbewege, Geld dafür bei den Unternehmen und sonstigen Arbeitgebern zu verdienen, die mir die Gelegenheit dazu zu ihren Konditionen natürlich anbieten. Ja, jetzt müsste man sich mit den Leuten darüber mal verständigen, ob das eigentlich eine sinnvolle Konsequenz aus der Erpressung ist, dass man in die nächste Erpressung hineinläuft. Aber wenn du das nicht in Frage stellst, dann ziehen sie halt diese Konsequenz. Ist schlüssig. So, das will ich übrigens an der Stelle wirklich mal sagen, an der Frage ist was sehr Entscheidendes. Jetzt mache ich nochmal einen Einwand gegen andere Sorten von Mieterinitiativen, von radikaleren Mieterinitiativen, von Wir bleiben alle oder Kotti muss bleiben und wie sie alle heißen. Dass die drauf kommen, so eine Bewegung zu machen, verstehe ich. Es geht ihnen an die Bude. Aber wie sie drauf antworten, verstehe ich eigentlich nicht. Die besinnen sich nämlich auf einen Standpunkt, mit dem sie verloren sind, ehe sie irgendwas angefangen haben. Wenn man sich nämlich als Mieter versucht, auf die Beine zu stellen, dann ist eigentlich alles zu spät. Wenn man als Mieter versucht, was zu retten, dann versucht man ausgerechnet in der Position des erpressbar Bedürftigen, der unbedingt eine Wohnung braucht und der dafür zum Zahlen abgemolken wird. Also in dieser doppelten Erpressungslage und Abhängigkeit etwas zu verteidigen, etwas durchzusetzen und so weiter. Warum kommen die Leute eigentlich nicht auf die Idee, Das ist die Macht des Eigentums, ihnen Geld abzuverlangen. Für Wohnungen genauso wie für alle anderen Artikel des alltäglichen Gebrauchs. Bloß deswegen gibt, weil sie jeden Tag Eigentum in fremder Hand produzieren. Dass in der Frage... Die Frage hat er doch gerade aufgeworfen, die ihm gerade in der... Wo die ihm gerade schon zerrissen hat. Ich bin ja auch genau von seiner Überlegung auf meine Überlegung gekommen. Wenn das so ist, dass das Fatale das ist, dass die Leute aus der Erpressungslage, man muss für Wohnen bezahlen und kann es kaum. Diese zwei Konsequenzen ziehen, die fatal sind, dann muss man mit ihnen mal drüber reden, ob nicht eine andere Konsequenz die geradlinigere wäre. Die eine Konsequenz, die sie ziehen, ist, dann muss ich Geld verdienen. Dann muss ich mich in alle Erpressungen des Geldverdienens einlassen, weil was nutzt denn das ganze kritische Gequatsche? Am Monatsersten muss die Miete bezahlt werden. Das ist der Standpunkt der normalen Menschen. Der andere Standpunkt ist der, ich probiere es als Mieter, mich auf die Hinterbeine zu stellen. Und da sage ich, dieses als Mieter sich auf die Hinterbeine zu stellen, hat einen ganz großen Haken. Da tritt man nämlich in einer Rolle im Kapitalismus an, in der man ohnmächtig ist. Da tritt man als der mit seinem Bedarf Erpresste mit dem zu kleinen Portemonnaie an. Beiden Standpunkten gegenüber wäre eine andere Überlegung gegenüber viel zielführender. Nämlich, woher kommt eigentlich die Macht dieser Eigentümer mir gegenüber? Wo kommt denn das eigentlich her, dass Leute die Macht haben, mit Eigentum an Häusern mir das Geld aus der Tasche zu ziehen? Wo kommt denn eigentlich die Macht von Unternehmen her, fürs Geldverdienen die Bedingungen zu akzeptieren? Die kommt vom Eigentum, über das sie verfügen. Das hat den Staat im Rücken, aber ökonomisch ist es die Macht ihres Eigentums. Und wo kommt das her? Wo kommt denn das Eigentum her? Basteln sich das die Eigentümer selber? Gehen die zur Arbeit, damit es Fabriken gibt, damit es Produktionsmittel gibt? Oder lassen sie dafür arbeiten? Ja, das wäre mal so eine Überlegung. Dass man als derjenige, der hier ausgenutzt und geschädigt wird, dass man überhaupt der Produzent der Eigentumsmacht ist, die einen beim Wohnen und beim Geldverdienen rannimmt. Wenn den Gedanken jemand mal ins Auge fassen würde, wären wir einen Schritt weiter. Es müssten relativ viele sein, damit wir weiterkämen. Naja, muss immer wer anfangen. Jetzt geht's ja so ein bisschen quasi an die Eigentumsfrage, wenn man es jetzt mal als formuliert. Und du warst aber so ein bisschen inkonsequent in deinem Begriffsbildung. Jetzt sprichst du von Eigentümern, dann hast du von Hausbesitzern gesprochen. Ich würde dafür werben, dass man dann auch in der Begrifflichkeit konsequent bleibt, nämlich von Hauseigentümern zu sprechen. Mhm. Und zwar Eigentum in dem Sinne benutzt, wie es kapitalistisch eben gedacht ist. Eine Form, eine Materialisierung von Kapital zu dem Zwecke, mehr Kapital zu erwirtschaften. Mhm. Das eben auf Kosten der Mieter und Mieterinnen in dem Falle. Und im Gegensatz dazu von Besitz zu sprechen, wenn man die Nutzer oder die Nutzung von eines Gutes in Vordergrund stellen will. Ich will jemandem seinen Besitz wegnehmen. Ich will vielleicht dafür werben, über den Wert von Eigentum und was damit zusammenhängt, neu nachzudenken. Aber nicht über den Besitz, was eigentlich der... die Nutzung einer Sache ist. Ist gebongt. Das ist theoretisch gebongt. Übrigens sind die vielen kleinen Wohnungs- und Hauseigentümer sind ökonomisch betrachtet in der Regel bestenfalls Besitzer. Weil das Eigentum steht irgendwo als Hypothek, als Eigentum der Bank aufgeschrieben. Kurze Frage, was wäre denn da jetzt Ihr konkreter Handlungsvorschlag für die politische Praxis? Also ich glaube, wir unterschätzen die Mieter und Mieterinnen etwas sehr, wie Sie selbst gesagt haben, das sind auch die Leute, die in der Fabrik stehen oder sonst wie arbeiten. Ich meine, wenn die streiken, dann haben die eindeutig eine größere Macht, um die Kapitalisten zu erpressen, als die mit ihren Mieten. Und ich finde auch, dass das Bewusstsein, gerade erst das, was Sie alles angesprochen haben, das Bewusstsein darüber, erst in solchen konkreten Situationen des Kampfes entstehen kann, wenn es halt darum geht, okay, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten, ich kann von dem Geld, das mir mein Chef bezahlt, nicht mehr leben. In solchen Kämpfen muss man aktiv sein, man muss die Leute organisieren, man muss, genauso wie das am Kotti-Camp, am Richie Kondo gerade passiert, die Leute organisieren sich selbst, sie entwickeln ein Bewusstsein dafür. Natürlich sagen sie erstmal, okay, Miete bis, keine Ahnung was, 4 Euro pro Quadratmeter, kein Profit und so daran. Aber die Kunst ist dann, da aktiv zu werden und den Leuten zu erklären, dass sie diese Formen der Selbstverwaltung auf andere Bereiche des Lebens auch anwenden müssen. Genauso wie bei der Organisation von Streiks und Streikkassen. Das sind alles selbstorganisierte Kollektive, die man dann auf andere Bereiche des Lebens übertragen muss, meiner Meinung nach. Weißt du, du sprichst mich an auf konkretes Handeln. Und das, was du erzählst, ist total abstrakt. Guck mal, was soll ich denn damit anfangen, dass du sagst, die Leute müssen sich selbst ihre Gedanken machen. Ja, wer denn sonst? Verstehst du, das ist immer so, das nimmt dann keiner ab, dass man sich selbst seine Gedanken macht. Und dann sagst du, die müssen sich die Gedanken machen über die Situation, in der sie stecken. Ja, natürlich, über was denn sonst? Sollen Sie vielleicht in die Bibliothek gehen und Science Fiction lesen? Dann können Sie vielleicht mal am Feierabend machen, wenn sonst nichts mehr reingeht. Das sind doch keine Vorschläge, was du sagst. Es ist so ein abstraktes Vorschlagswesen, was du da machst. Das ist die konkrete, real existierende Selbstverwaltung von Menschen. Das nennst du konkret. Ja. Wenn ich mir morgen mein Butterbrot schmiere, sage ich auch, das ist meine konkrete Selbstverwaltung als Mensch. Das ist nichts, das ist eine Phrase. Ja. Es kommt doch nicht darauf an, dass die Leute tätig werden. Dass sie sich organisieren. Sondern es kommt dann darauf an, mit welchen Begründungen und Zielsetzungen, wofür. Das ist der Streitgegenstand. Und ich habe deswegen gesagt, nehmen wir mal dieses Kotti muss bleiben da. Da habe ich was zu kritisieren an den Leuten. Der praktische Ausgangspunkt von den Leuten ist so klar wie Klosbrühe und darüber kann man nicht streiten. Der praktische Ausgangspunkt ist, denen droht das Rausfliegen aus diesen Buden. Und so wie die finanziell beisammen sind und wie der Wohnungsmarkt in Berlin beisammen ist, haben die vollkommen recht in der Befürchtung, wenn sie da raus sind, kommen sie woanders nicht mehr rein. So, das ist die praktische Angelegenheit davon. Die Konsequenz ist komisch. Die Konsequenz ist eine Sorte von etwas bewahren wollen. Eine Sorte konservativer Protest, der hat was ganz Seltsames. Mit einem Mal jetzt, wo die Kündigung ins Haus steht, wird dieses wirklich äußerst miese Wohnen am Kottbusser Tor wie ein verteidigenswerter Besitzstand gefasst. Diese Bruchbuden kriegen mit einem Mal das Prädikat verteidigenswert, dafür setzen wir uns ein. Da muss ich sagen, das haben diese Bruchbuden und ihre Besitzer und die politische Hoheit echt nicht verdient, dass man ihnen so brav kommt. Dass man im Rückblick mit einem Mal, weil man rausgeschmissen wird, dieses Zeugs, wo man immer zu viel Geld für viel zu schlechte Wohnung gezahlt hat, mit einem Mal zu so einer Art von Heimat erklärt, in der man es gut noch eine Zeit lang aushalten könnte. Ja, das wäre ein Einwand von mir. Und wenn die Leute sich so organisieren, dann würde ich ihnen sagen, ihr habt ja von mir einsehbaren Beweggrund, aber eure Konsequenz ist schlecht. So solltet ihr euch nicht organisieren. Warum denn nicht umgekehrt? Jetzt reicht's aber endgültig mit Kotti. Entschuldigung, wollen Sie eigentlich was ändern an unserem Kapitalisten, an unserem System, was wir haben? Weil ich habe immer so das Gefühl, Sie verteidigen das und Sie stellen das dar und irgendwie, ich finde es schon ein bisschen kritisch. Ich will mal Wasser in deinen Wein gießen kurz. Die Stellung der Systemfrage und Revolution war, ändert erstmal gar nichts. Über ein Beispiel der DDR und des ganzen Ostens erleben kann. Der DDR zum Beispiel war das Eigentumsrecht von Grund und Boden hin, der Gemeinschaftshandel, sprich der Hand des Staates. Und es hat überhaupt nichts geändert. Nee, natürlich nicht, weil DDR, da gab es keine Demokratie. Das ist ja das, was wir wollen. Die Wohnungsfrage der DDR wurde nicht gelöst dadurch. Also die Systemfrage zu stellen, das Eigentumsrecht dem Volk zurückzugeben, ist ein tolles Ziel, aber es ändert erstmal gar nichts. Nee, es ändert viel. Wohnen war in der DDR super. Bloß ja. Es gab halt keine Freiheit, weil es keine Demokratie da gab. Das hat damit schon nicht. Deswegen will ich die DDR nicht umgeben. Aber das Wohnen als war zum Beispiel Staat hat das Wohnen als soziale Frage gelöst. Ja, es war in der DDR kein Problem, ja. Wohnen zu finanzieren. Man musste natürlich mal arbeiten gehen, obwohl alle arbeiten waren. Das war nicht das Problem. Das Problem war, mit welchen Folgen es passiert ist. Die Folgen waren zum Beispiel, dass durch die ausgegangenen Einnahmen der Staat in der Lage war, die Wohnung zu behalten. Er konnte keine neuen Wohnungen in der Qualität bauen, die lebenswert war. Er hat die Leute massenhaft in Quartiere, in Satellitenstädte vor die Städte ausgelagert, in die heute keiner mehr ziehen will. Nicht mal die Hartz-IV-Rabonne wollen dahin. Also, da stehen die Wohnungen frei. Also die Leute auch nicht alleine zu lösen, dadurch, dass sich das Eigentumsrecht verändert. Sondern ich muss noch ein bisschen weiterdenken und ein bisschen was dazu denken. Na ja, natürlich. Aber lassen wir jetzt mal das Rumhacken auf diesem realen Sozialismus, der ist ja toter als tot. Ja, es ist einfach vorbei. Weil das ja sozusagen als Ultima Ratio gesehen wurde, wenn wir das gelöst haben, dann haben wir das Problem gleich mitgelöst. Nee, ich verstehe seinen Einwand anders. Und ich bin mal so. Wie ist denn der Einwand? Ja, der Einwand heißt, ob ich überhaupt das am Kapitalismus ändern will. So wie ich über den Kapitalismus rede, hört er eine Absage daraus, die fast einer Verteidigung dieses Systems gleichkommt. So. Ich nehme das mal als Missverständnis von dir. Nein, ich nehme das mal als Missverständnis von dir. Wie kommst du auf diesen Gedanken? Du hörst raus, dass ich zum Beispiel bei dieser kapitalistischen Wohnungsfrage meine theoretischen Bemühungen darauf konzentriere, den Leuten mal aufzublättern, mit was sie es, mit was systematisch sie es, in dieser Wirtschaftsweise als Grund für ihre praktischen Nöte zu tun haben. Jetzt sage ich Ihnen immer, dass das ist der Grund, mit dem ihr es zu tun habt. Das ist übrigens auch, das will ich beweisen, das, womit ihr euch auseinandersetzen müsst, wenn ihr meint, das soll nicht so bleiben. Und jetzt liegt ein Missverständnis darin, dass du sagst, das wäre aber ziemlich systematisch, was ich da behaupte, und insofern wäre schnelle Abhilfe nicht in Sicht. Und das legst du mir jetzt zur Last und nicht dem Laden, über den ich rede. Du sagst nicht, ja, dann ist wohl dieser Kapitalismus ein ziemlich systematisch organisiertes Ausnutzen und Schädigen von Leuten, auch in der Frage des bloßen Dach über dem Kopf. Das ist das, was ich beweisen will. Sondern du sagst, wenn du das so sagst, dann gibt's ja so recht keine flotte Perspektive. Ja. Genau. Warum nimmst du das mir übel? Das ist wie, man haut den Botschafter, statt die Botschaft mal zu verstehen. Ihre Rhetorik ist einfach so, dass man denkt, es gibt einfach keine Lösung. Und Sie haben das auch gesagt, indem Sie meinen Kommentar abgewiegelt haben, wo ich gesagt habe, mit ja, Demokratie hin und her. Und es gibt ja mehr Mieter als Vermieter zum Beispiel. Also wir könnten ja eigentlich viel mehr bestimmen. Wo sie gesagt haben, nee, das geht nicht, und haben das dann wieder begründet mit unserem aktuellen System, was man ja aber auch ändern könnte. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass tatsächlich hohe Mieten dem Staat auch nichts bringen, weil der Staat in erster Linie Arbeit besteuert und Konsum und Vermögen eigentlich erstmal sehr wenig. Und ich glaube, dass jetzt noch nicht mal von unserem System her das so krass entgegensteht, dass es hohe Mieten gibt. Das sind da ganz andere Probleme, aber das wird jetzt gar nicht ansprechen. Ich würde gerne mal wissen, was du mit ändern meinst. Also ich bin politisch aktiv und ich finde, es läuft einiges. Also wir haben noch nicht mal eine Demokratie. Und jetzt speziell zum Wohnungsmarkt sehe ich da ganz einfache Lösungen, dass es zum Beispiel sowas wie Mietpreisgrenzen gibt, die sich halt an Herstellungskosten orientieren. Hört sich jetzt erstmal revolutionär an, ist aber eigentlich absolut trivial, finde ich. Man darf ja auch Tabak nicht irgendwie für 10 Euro verkaufen, da gibt es ja auch feste Preise. Und das könnte man zum Beispiel auch auf Wohnraum übertragen, dass man sagt. Also wäre eine Mietpreisbremse ein brauchbarer Vorschlag? Nicht Bremse, um Gottes Willen keine Bremse, das ändert ja nichts, das verlangsamt es ja nur. Das ist ja das, was die Politik will. Die will eine Bremse, ich will eine Grenze, also dass man sagt, man begrenzt das. So wie man halt für Tabak nur, 3,80 Euro nehmen darf, darf man halt für die Wohnung nur so und so viel nehmen, wie viel sie halt gekostet hat in der Herstellung, plus 1% Rendite. Also aber auch, wir machen jetzt mal nicht bloß eine Bremse, da hast du schon recht, die Mietpreisbremse ist endgültig ein zynischer Vorschlag der Politik, weil die Leute ja jetzt schon auf dem letzten Loch pfeifen, sagt die Politik, wir drosseln vielleicht das Tempo, euch noch mehr aus der Tasche zu ziehen. Das hat was von einem zynischen Vorschlag. Aber eine feste Grenze, ja, sagst du. Nach der einen Seite hin, für die Leute wäre das kein sehr brauchbares Angebot. Weil du nämlich den Gesichtspunkt, wie stehen sie denn vor dem dann festgeschriebenen Mietniveau mit dem, was ihre Einkommen regiert, überhaupt nichts verbessert. Was nutzt dir denn eine Mietpreisbremse, wenn die Leute immer weniger verdienen? Dann steigt auch mit einem Mietpreisdeckelung, dann steigt auch da für die diese finanzielle Wohnungsnot. Nach der anderen Seite gefällt mir an deinem Vorschlag das nicht. Der Vorschlag denkt sich nämlich, wer soll die denn machen? Ja, die Bevölkerung. Wer sonst? Warte mal. Du willst die Macht im Staat übernehmen? Ja, wir sind ja der Staat. Ich möchte das nicht einsehen. Wir sind eine Demokratie und dass wir halt Lösungen brauchen, um was zu ändern. So, ich habe heute wieder Another World gesehen, da ging es um diese Open-Pipe-Bewegung im Kino und die hatten halt nur Lösungen. So. Das ist so schade, dass die schimpfen drüber, dass du nicht nur mit mir quatschen sollst, sondern vielleicht aufstehst und das ganze Publikum mit deinen Überlegungen konfrontierst. Ich muss dich mal ernsthaft was fragen. Du sagst, wir bestimmen. Also ich habe den Vortrag heute entnommen, dass weder die Leute bestimmen, über wie viele Raum sie verfügen, welches Raum, wo und wie auch immer. Hallo. Auch du müsstest eigentlich ins Publikum reinreden. Das ans Mikro, Mensch. Ja, wir könnten mal vielleicht das Mikrofon. Kann da Leute sprechen, erwachsene Leute hier. Das ist doch nicht ins Belieben von jedermann gesetzt, zu bestimmen, wie er wohnen will, über wie viel Wohnraum er verfügen will, wie er auszusehen hat und so fort. Da wurde mal ganz am Anfang bestimmt, dass es eine Frage des Geldbeutels ist. Von wegen wir bestimmen. Ja, er meint ja potenziell. Und dann kannst du dir wohl wirklich auch noch aussuchen, wenn du kein Eigentum hast, ob du arbeiten gehst oder nicht, oder wie? Nein, der Vorschlag, ich würde erstmal was anderes sagen. Dieser Vorschlag ist ein gigantischer Widersinn. Nein. Du bist auf der einen Seite mit deinem Vorschlag ganz furchtbar inkonsequent und bescheiden. Das ist nämlich die Seite, ja, das Eigentumsverhältnis bei den Immobilien soll bleiben, Mieten kassieren sollen, die können, die Erpressungssituation von den Leuten dass man fürs Wohnen bezahlen muss, das soll bleiben. Das nenne ich alles sehr bescheiden. Die Quellen für das Problem mit der Miete sollen also alle bleiben. Und dann sagst du auf der anderen Seite etwas, wo du dir, glaube ich, nicht klar machst, wie weit das greift. Also du bist auf der einen Seite ganz furchtbar bescheiden und bist auf der anderen Seite mal flott aus dem Fenster, aber man wird als Bevölkerung den Eigentümern in diesem Lande doch wohl vorschreiben dürfen, was sie dürfen. Einerseits willst du das Eigentum stehen lassen mit seiner ganzen staatlich verbrieften Macht. Andererseits stellst du das Eigentum als etwas dar, das man mal eben einfach kommandieren könnte. Was willst denn du jetzt? Willst du die Eigentumsfrage so geregelt lassen, wie sie ist? Oder willst du die Eigentumsfrage stellen? Das Problem ist ja nicht das Eigentum. Das Problem ist ja, was man damit machen darf. Das kannst du auch nochmal online anhören. Ja, aber das ist mal. Darf ich das Mikro nutzen? Ja. Wir können ja irgendwie. Yes. Können ja auch andere Leute was. Also ich glaube, das muss gar nicht so daran. Also ich glaube, das Problem ist ja nicht das Eigentum, sondern eher eben gerade, weil Sie haben das ja so gut gesagt auch, fand ich, weil eben gerade der Wohnungsmarkt so ein bedingungsloser, monopolistischer Markt ist, den eben jeder braucht, eben der Preis, den man dafür verlangen kann für Wohnraum, finde ich eher das Problem ist. Also ich habe kein Problem damit, dass nur ganz wenige Leute eben Vermieter sind, sondern eher das, was sie dafür verlangen können. Und sie haben ja eben dieses Monopol. Und das ist das Problem. Also es gibt schon tatsächlich beim Eigentum an Grund und Boden eine Besonderheit, nämlich dass es das Eigentum an etwas ist, was damit ein ökonomisches Monopol wird. Das stimmt. Aber andererseits muss ich dich mal fragen, du argumentierst so, das Eigentum wär nicht so sehr das Problem, sondern das Problem wäre, was man mit Eigentum machen darf. Jetzt frag dich doch mal, wofür soll Eigentum eigentlich da sein, außer für das, was man damit macht? Wofür sollte das eigentlich sein, dass Autos, die produziert werden, dass Häuser, die produziert werden, dass es all diese Dinge als Eigentum gibt. Also das kommt in der Form auf die Welt, dass es welche haben, nicht weil sie es brauchen, sondern exklusiv haben und denen gegenüber die es für irgendeinen Gebrauch brauchen, davon ausgeschlossen sind. Wofür soll das sonst sein? Wofür soll es gut sein, als genau für den Gebrauch, für den Eigentum da ist, die Ausgeschlossenen zum Dienst am Eigentum zu erpressen? Jetzt möchtest du die beiden Seiten trennen. Du möchtest sagen, lassen wir das Eigentum, aber machen wir das weg, wofür Eigentum überhaupt da ist. Also Entschuldigung, das ist mir wirklich zu statisch und ich glaube, das ist sowas, was vielleicht Marx gesagt hat vor 150 Jahren und was leider nichts geändert hat. Und das ist das Problem, weil die Leute, die ändern eben nichts. Und also wir sind ja der Staat, wir machen ja die Gesetze eigentlich. Und wir, schau mal, trotzdem. Es gibt wirklich Theorien, da muss ich dir sagen, die sind kontrafaktisch. Schau mal, ein Staat ist, die erste Bestimmung eines Staates ist ja, dass er Herrschaft über Leute ist. Anders macht ein Staat überhaupt nicht Sinn. Staat ist Herrschaft über Leute. Jetzt kannst du doch nicht behaupten, die Leute, die unter den Gesetzen dieses Staates zum Gehorsam diesen Gesetzen gegenüber verdonnert sind. Du bist zur Rechtstreue verpflichtet. Jetzt kannst du mir doch nicht erzählen, dass das die Leute wären, die mal eben die Gesetze machen. Wo hast du das her? Das, was es in der Demokratie gibt, dass man bei Wahlen alle 4 Jahre auswählen darf, wer dazu befugt wird, wird, Gesetze über uns zu beschließen und durchzusetzen. Also du kommst da einfach mit einer Vorstellung von bürgerlicher Herrschaft der Herr, die ist, ja, ich muss sagen, kontrafaktisch. Darf ich da logisch betrachtet ist sie ein Riesenwiderspruch. Die Beherrschten sollen die Herrschaft sein. Da stimmt was nicht. Okay, darf ich noch ein... Ja, ja. Also zum Abschließen... Warte mal, ich muss nur gucken, ob ich... Wer... Ich höre da noch auf, zum Abschließen nur. Okay, ja. Also ich glaube, es gibt halt einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den es, ich sage jetzt mal, vor 30 Jahren oder so auch noch nicht gab. Und das ist das Internet. Und ich glaube, heute, überhaupt erst heute, sind wir dazu in der Lage, dass wirklich jeder Mensch, zum Beispiel in Deutschland, also jeder der 80 Millionen, Gesetze vorschlagen kann und auch jeder dieser 80 Millionen über Gesetze abstimmen könnte. Das wäre vor 30 Jahren noch gar nicht gegangen, dass man sagt, jeder Einzelne darf Gesetze vorschlagen. Das wäre logistisch gar nicht gegangen. Da hätte man überall Briefe schicken müssen, etc. Heute wäre das theoretisch möglich. Und ich glaube, heute wäre Demokratie auch überhaupt erstmal wirklich möglich. Und das sollten wir uns bewusst machen, dass wir tatsächlich die Bevölkerung sind und dass wir die Gesetze machen. Und früher ging es eben nur mit Kreuzen alle 4 Jahre, heute im Moment auch noch, bloß man könnte es heute ändern. Aber soll man das überhaupt? Ich finde schon, ja. Ehrlich, ehrlich, soll man, hast du dir das schon mal durch den Kopf gehen lassen, hast du dir das mal durch den Kopf gehen lassen, was das für ein merkwürdiger Einfall ist? Dass die Leute, die den Gesetzen dann zu gehorchen haben, dass die ihren Grips und diese Tastatur und das Blablabla und Piep-Piep-Piep da digital, das ist mir scheißegal, ausgerechnet dafür zu Hilfe nehmen, etwas zu erfinden, was sie in eine Regel zwingt. Hast du dir schon mal überlegt, wofür es überhaupt Gesetze braucht, was das für eine Welt sein muss, in der es Gesetze braucht, zwingende Gesetze? Ich finde das extrem wichtig. Ja. Ich finde das. Gerade du hast aber jetzt gesagt, du hättest. Ja, genau. Ja. Also, ich bin ziemlich unbescheiden und finde, wenn man von Talente spricht, muss man sehen, von Eigentum, dass es nicht nur Eigentum an Geld und Boden etc. gibt, sondern auch Eigentum an Talenten und Denkvermögen. Das sieht man ja jetzt in der Debatte nicht. Und ich finde, unbescheidenerweise müsste man fragen, was die Säulen des Kapitalismus sind. Und auf die für mich wesentlichste Brücke kurz hinweisen. Wenn man die Friedrichstraße langfährt, kurz vor unter den Linden, da hängen Plakate an so einer Autofirma, auch ein paar Sprüche von Henry Ford. Den einen habe ich in Erinnerung. Da heißt es, niemand hat vom Auto einen Nutzen oder Vorteil, aber jeder will ein Auto haben. Was kommt mir da in den Sinn? Ich finde, man müsste schauen, wenn ich jetzt einen Blick in die Bibel werfe, da steht, prüft alles und behaltet das Gute. Ich glaube, unser Problem ist heute, über mehrere Jahrtausende akkumuliert, dass man nie versucht hat, den Rat in die Praxis umzusetzen. Das heißt, man braucht ja Essen, Kleidung und Wohnraum. Das sind die Grundwerte zum Leben, Notwendigkeiten. Andere sind es nicht. Und weil die Unterscheidung nicht gemacht wird, davon lebt der Kapitalismus. Also die Gier nach Geld. Also die Gier nach Geld würde sich halbieren, wenn ich nur halb so viele Ansprüche hätte. Also das stelle ich jetzt mal. Ich finde es gut, wenn man da auch mal drüber sprechen oder nachdenken würde. Danke. Ich glaube, was du sagst. So. Also, hallo. Das passt gerade ganz gut zu dem, was ich auch sage, weil ich bin auch bescheiden. Weil ich gehe davon aus, dass etwas ziemlich knackig und kurz und direkt durchführbar sein muss und, sprich, nicht zu kompliziert sein darf, nicht zu, also, ja, einen gleichen den Kapitalismus vollkommen abzuschaffen, ist mir zu umständlich, zu kompliziert, das dauert zu lange. Was ich aber machen würde und was ich mit meinen kurzen, so im Sinne von ihm, eben, dass ich wirklich nur die Hälfte dieses Scheißgelds an der Backe habe, abgesehen von den Obdachlosen, für die es eine Extraregelung geben muss, könnte man ja sagen, es ist kein weiteres Geschäft mehr aus Immobilien möglich. Ja, weil es wird sich jetzt an Kosten orientieren und ich weiß nicht genau, wie du das mit den sinkenden Löhnen gemeint hast, wenn der Mietpreis bleibt oder warum dann die Löhne sinken, weil sie können ja nicht diese Löhne plötzlich runter, glaube ich nicht, dann würde ja wieder ein entgegen. Also möchte ich noch eine Antwort drauf haben, warum dann die Löhne sinken sollen. Und finde ich, was ganz völlig vergessen wird, in ganz Europa gibt es Probleme. Und das wäre das, wo die Politik unheimlich unter Zugzwang kommen würde, wenn es diese Bewegung in ganz Europa gibt, dass jeder dieses Wohnrecht hat, in seiner Wohnung zu bleiben, egal wie viel er verdient. Das würde extrem explodieren, würde die Sache beschleunigen. Und ich habe halt noch nicht den Kapitalismus abgeschafft. Kann ja noch kommen, wenn erstmal Menschen sehen, dass sie sowas Wichtiges wie ein Recht zum Wohnen erkämpft haben. Ja? Dann ist dieses neue Bewusstsein bestimmt auch viel eher da, weil irgendwo wohnen zu können, etwas zu haben, das darf man auch nicht unterschätzen, was das für ein psychologischer Wert ist. Es ist was anderes, ob ich 5 Euro mehr verdiene oder nicht, oder ob ich auf der Straße stehe. Ja, und ich wollte noch wissen, warum eine Mietpreisgrenze beziehungsweise eben nicht mehr Steigerung, kein Geschäft mehr zu machen, keine Spekulation daraus, warum das denn zu Löhnen, grundsätzlich zu sinkenden Löhnen führen würde, vielleicht weil der Kapitalist das Geld jetzt vermisst. Weil er das Argument benutzt. Er sagt, du verdienst Geld, du zahlst weniger fürs Wohnen. Also aber denkt an ganz Europa, Leute. Das sind tausend Leute. Nein, es ist erstmal wirklich, dass man packt das damit nicht an. Und ich habe ja immerhin erklären wollen, der Kern der kapitalistischen Wohnungsfrage ist die Lohnfrage. Leute, die auf diese Einkommensquelle verwiesen sind, das sind diejenigen, die an der Ökonomie des Immobilienmarktes scheitern. Und das liegt an deren Einkommensquelle. Wenn ich jetzt sage, in diesem Immobilienmarkt deckele ich mal den Preis, dann habe ich an der Quelle, warum die Leute mit dem Preis nicht zurechtkommen, nichts verbessert. Das war mein einfaches Argument. Jetzt will ich was Zweites sagen. Ich höre aus den letzten beiden Beiträgen eine schlechte Erfahrung heraus. Die schlechte Erfahrung ist die, dass die Leute in dieser Wirtschaft mit ihren Bedürfnissen erpresst werden. Dass man, wenn man was haben will, was braucht und so weiter, erpresst wird zur Zahlung. Und dass man sich mit der Erpressung zur Zahlung gleich die nächste Notwendigkeit einhandelt, nämlich möglichst viel Geld zu verdienen. Das kritisiere ich auch, aber ich käme nie auf die Idee, daraus die Konsequenz zu ziehen, also schmeiße ich meine Bedürfnisse weg. Ich mache mich durch Uneigennützigkeit, durch Bedürfnislosigkeit, durch freiwillige Selbstbeschränkung und Selbstverarmung weniger erpressbar nach den Gesetzen dieser Wirtschaftsweise. Wieso das denn? Die Erpressung will ich knacken, aber meine Bedürfnisse doch nicht wegschmeißen, mit denen ich erpresst werde. Zweitens muss ich noch was dagegen einwenden. Wenn irgendeine Bemühung im Kapitalismus überflüssig ist, dann sich auch noch dafür stark zu machen, auf Bedürfnisse zu verzichten. Wenn der Kapitalismus irgendwas gründlich hinkriegt, kriegt er das hin. Und zwar als alltägliche Lebensübung von jedem normalen Menschen, der Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat durchkalkuliert, auf welche Bedürfnisse und Bedarfe er verzichten muss, damit sein Budget reicht. Dafür muss man sich doch nicht einsetzen. Es ist doch ein Teilerfolg, wenn ich weiß, ich kann hier wohnen. Es wird nicht, wird, ja. Das ist was anderes. Das ist was anderes und da muss ich, ja, pass auf, das ist auch was anderes, das ist eine andere Überlegung. Du hast das Stichwort Recht auf Wohnen angepackt. So. Du möchtest also dieses existenzielle Bedürfnis von den Leuten, möchtest du sozusagen sicherstellen, garantieren durch ein Recht. Sogar europaweit, meinetwegen auch weltweit. So, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu fordern? Also, wenn ich mir das mal naiv vorlege, komme ich drauf, wenn ich wohnen will, braucht es Wohnungen. Braucht es anständige Boden. Warum kommt man überhaupt auf die Idee, zu sagen, dafür braucht man ein Recht? Naja, weil einem so geläufig ist, dass dieses Bedürfnis einem von Leuten verweigert wird, die ein Recht haben. Weil man aufs Recht als die Macht der anderen Seite stößt. Weil man weiß, das Recht ist überhaupt die Waffe, die Eigentümer haben, die einen mit ihrem Eigentum zur Geldzahlung erpressen oder einen auch freisetzen von der Arbeitsstelle genauso wie von einer Wohnung. Dann habe ich doch aber was entdeckt. Dann habe ich doch entdeckt, das Recht, dieses Machwerk der staatlichen Gewalt, ist längst in Kraft und in eindeutiger Mission unterwegs. Nämlich eben als diese Ermächtigung der Eigentümer mir und meinen Bedürfnissen gegenüber. Dann ist es aber unlogisch zu sagen, statt mir mal zu überlegen, wie werde ich dieses Recht der Gegenseite los, setze ich selber auf so etwas wie eine Berechtigung meines Anliegens. Weißt du, was du dir damit einkaufst? Du kaufst dir damit ein, das wollte ich eigentlich auch noch ihm sagen, mit seiner Mietpreisdeckelung da. Du kaufst dir damit ein, dass du auf einem Umweg dazu kommst, den Urheber deiner Nöte, nämlich die hoheitliche Gewalt, die überhaupt die Macht hat, Rechte zuzuteilen und zu entziehen. Die möchtest du jetzt für dich haben. Statt sie loszuwerden, möchtest du sie haben. Du lässt dich von der Konfrontation mit der Macht derer, die dieser Staat berechtigt hat, auf die falsche Fährte leiten. Dann muss ich selber als Gegengift das Gift anrufen. Dann brauche ich bloß fürs Wohnen, das musst du dir mal überlegen, zu was einem der Kapitalismus alles bringt, zu welchem Unsinn. Bloß fürs Wohnen brauche ich nicht eine Wohnung, sondern dann brauche ich eine ganze Staatsgewalt über mir, die selbst Eigentümern mit der Macht, mit dem Gewaltmonopol, das sie hat, Grenzen ziehen können sollte. Den Weg würde ich dir hier abraten. Und wie lange dauert die Revolution? Also Obdachlosen können die Leute schneller. Ja. Das dauert leider ziemlich lange. Und es ist auch nicht so, wenn es jetzt morgen sofort so wäre, dass wir alles selbst bestimmen könnten. Ja? Da ist noch eine gewisse Zwischenphase, die einige Jahre dauert. Da rede ich vielleicht 20 Jahre. Aber mit all deiner Ungeduld, es stimmt schon, es dauert. Weil das doch erstmal... Gegenfrage an dich. Du glaubst ernsthaft, auf die Schnelle europaweit eine zentrale Bastion des Eigentumsrechts kippen zu können, mit ein paar tausend Blockupy-Leuten, Hausbesetzern und noch ein paar drumherum? Was hältst du für eine realistische Perspektive? In dieser Festung Europa, die auf Kapitalvermehrung pur setzt, nur an einer Ecke, eine für dich wichtige Ecke des Wohnens, gebe ich zu, die rauszuschneiden. Und ansonsten ist dieses imperialistische NATO-EU-Projekt weiterhin intakt und macht sein Projekt durch und durch. Ja, ich schleiche mich hier. Was ist imperialistisch? Aber ich bin extrem. Nein, das ist kein, pass auf, das ist kein schlaues Anschleichen, sondern eine gedankliche Unehrlichkeit in deiner Überlegung. Doch, auch dein Schleichweg hat nämlich zum Kern, die Gewaltfrage des Eigentums stellen zu wollen. Bloß, dass du meinst, wenn du die Gewaltfrage des Eigentums als Appell an, könnten die Mieter nicht das Recht kriegen, den Vermietern das Verdienen zu verbieten, das hältst du für realistischer, das hältst du für... Damit würdest du dich um den Kern der Frage eigentlich drum drücken können. Tust du aber gar nicht. Was du eigentlich sagst ist, du möchtest die Konfrontation Eigentumsrecht gegen dein von dir verlangtes Recht durchführen. Du kannst aber auch gleich sagen, du möchtest die Konfrontation gegen das Eigentum. Und dann erzähl mir nicht, das erste ging schneller und das zweite langsamer. Nein, es ist so, du musst mal den psychologischen Aspekt betrachten, was das bedeutet, keinen Boden zu haben. Ja. Aber es ist einfach so, also ich denke sehr wohl, dass da in Europa eine Menge Leute mobilisiert werden können. Vor allen Dingen, wenn man ihnen vorrechnet, man sollte ihnen natürlich auch vorrechnen, wie die Entwicklung weitergeht, ja, was alles zu rechnen ist. Und ich wollte auch mal was ganz Praktisches fragen. Kann man überhaupt feststellen, wie viel vermietete Wohnungen es zum Beispiel in Berlin gibt? Ist die Zahl überhaupt ermittelbar? Ja. Klar. Weil wir haben sich ja auch mit rausgeredet. Also ich denke schon, wenn man mal diese ganzen Horrorfakten und diese Entwicklung publik machen würde, was die Logik von dem System ist, wie sie es jetzt entwickelt, in Zahlen ausgedrückt, wo dann zig Leuten klar ist, dass sie auch aus diesem System rausfallen, mal abgesehen von den Leuten, die sowieso schon sensibilisiert sind, ja, wenn man sich die Arbeit macht, dann ist das doch, glaube ich, so ein großes Horrorszenario, dass sich doch da genügend Leute für einsetzen können würden, ja, und ich verstehe natürlich, was du sagst, dass ich da Bedürfnisse verleugne, etc. Ich finde es aber erstmal wichtig, für das Wohnen extrem in Vordergrund zu stellen. Ich muss dir eins sagen, es ist unnötig. Es ist wirklich unnötig, Leute auf die schlechten Erfahrungen hinzuweisen, die sie machen. Dafür muss man sich echt nicht anstrengen. Leute, die jeden Tag mit dem mulmigen Gefühl zur Arbeit gehen, habe ich morgen noch den Arbeitsplatz. Denen muss man nicht die Erfahrung beibringen. Mit Zahlen und Statistiken und Bebilderungen, dass ihre ganze ökonomische Existenz in diesem Laden eine systematisch prekäre ist. Das brauche ich Ihnen nicht zu beschreiben, zu bebildern, davon gehen die aus. Es gibt nicht die Leute, die wirklich dran glauben, es geht ihnen Gold. Wenn Sie sagen, es geht in Gold, kommt gleich der fatale Nachsatz, jedenfalls goldener als denen, die in Afrika sterben. Da weiß man schon, wie goldig sie ihre Existenz wirklich sehen. Die sind mit was anderem beschäftigt, die ziehen eine andere Konsequenz aus den Prekären. Die ziehen aus den prekären Einkommen verdienen mit Lohn und damit den Lebensunterhalt zu bezahlen, die fatale Konsequenz, dann müssen sie sich umso mehr dafür anstrengen, dass es geht. So, also musst du mit den Leuten nicht über ihre schlechten Erfahrungen dich auseinandersetzen, sondern du musst mit denen streiten darüber, welches Urteil sie sich darüber bilden und welche auf diesem Urteil beruhende praktische Konsequenz sie sich kaprizieren. Sie flüchten ja gerade aus, sie flüchten also in Gedanken dadurch, dass sie denken, und das stimmt auch meiner Meinung nach auch, ja, ich muss mich noch mehr anstrengen. Sie sehen da wirklich noch eine Hoffnung drin. Und ich will Ihnen die Hoffnung zerstören, weil die ist nicht real. Also, genau. Jedenfalls nicht die Menge der Leute. Gerade wenn Sie sich einbilden, Sie könnten es doch schaffen, wenn Sie sich mehr anstrengen, will ich das ja gerade durch diese Fakten zerstören. Ich Fakten stehen doch jeden Tag in der Zeitung. Ja. Letzten Freitag wurde breit ausgebreitet, dass Ungeheuer des neuen Mieten in Berlin ist, das mittlerweile ziemlich weit oben zum bundesweiten Durchschnitt. Es stand auch in der Zeitung, wie viel vermietete und sonstige Wohnungen es in Berlin gibt. Das weiß wirklich jeder. Ja, stimmt, das, die Zahlen, sorry. Ja, aber wo habt ihr denn die Zahlen her? Wir haben letztes Jahr angefragt bei der Bundes. Jetzt lachen halt mal das Argument vor. Die wussten keine genauen Zahlen. Gut, aber jetzt lachen halt mal das. Du willst den Leuten sagen, dass sie mit ihrem sich noch mehr krumm machen, schlecht machen. Und dann willst du ihnen sagen, damit schaffst du es nämlich nicht. Könnte man dem nicht mal sagen, dass es eine ziemlich komische Sache ist, dass das Guthaben heißt, als erstes mal für wenig Geld ziemlich viel zu arbeiten. Wäre das nicht mal eine Opposition? Zu sagen, ja, dein goldener Weg zum Erfolg heißt, vom Leben hast du nichts, außer dauernd knüppeln, eine scheiß Wohnung und ab und zu mal Urlaub auf Malle. Wenn das der jetzt schilderst du ihnen auch, wie es ihm geht und sagst ihm nicht, wo der Grund liegt. Ja, aber es gibt ja auch andere Leute, die nicht ganz so. Krieg ich mal das Mikro? Ja. Vielleicht müssen wir mal gar nicht über Alternativen diskutieren oder die Konkurrenz von Revolution und ein Recht auf Wohnen, was übrigens sogar in der UNO-Sozialkarte von allen möglichen Staaten unterschrieben ist als ideelles Recht und so weiter, sondern das, was du selber sagst, als wo willst du die Leute ihre Illusion zerstören, dass sie sich nämlich mit der Sache arrangieren, von der du sagst, da können sie sich nicht arrangieren. Und merkst du, wenn du das ernst nimmst, nämlich den Willen des Arrangierens, zu kritisieren, dann musst du eigentlich im Prinzip bei der Recht auf Wohnen anfangen. Bei der Forderung, bei der Kritik dieser Forderung sogar anfangen. Weil deine eigene Begründung für Recht auf Wohnen besteht im Inhalt nach darin, wenigstens das Allerelementarste sollte doch vom Standpunkt einer Fürsorge von Staaten geachtet werden. Und jetzt, das ist nicht nur, das ist, Argument ist ja schon gefallen, das ist nicht nur der Sache nach bescheiden, sondern es unterstellt der Gegenseite, dass man ihr ausgerechnet mit Gegenwehr eine Fürsorge abnötigen kann. Also logisch betrachtet wieder ein Widerspruch. Aber zweitens, eine Riesenveränderung zu machen, um eine kapitalistische Staatsgewalt zu einer solchen elementaren Fürsorge zu bewegen. Und das ist eine Aktion, zu der der Staat aus seinen Gründen, nicht damit irgendwer am Schluss nicht obdachlos wird, sondern aus seinen Gründen, um seine eigene Basis, nämlich das Volk als Arbeitsbevölkerung und sonst was, zu erhalten, übrigens in einem elementaren Sinne selber so weit beaufsichtigt, dass ihm sein Volk nicht kaputt geht. Also so minimal ist der Anspruch an Fürsorge, dass er gar nicht polemisch wird dazu, wie an allen anderen Stellen das Arrangieren eigentlich laufend nichts anderes heißt, als sich für die Gepflogenheiten und Nötigungen, sei es zum Arbeiten, sei es zum Achten dessen, dass das Eigentum anderen gehört, auch wenn sie sowieso nicht gebrauchen und so weiter, dass das alles mit im Paket ist, als ein laufender Arrangierwille vorhanden ist bis zu diesem letzten elementaren Punkt. Und das ist übrigens der Grund, warum eine außerideelle Ansprache, ja, das wäre schon schön, wenn es das gäbe, auch gar nicht mehr hinkriegst mit dieser Forderung. Aber ich kriege das auch nicht konkretes hin. Also, ich höre jetzt eine Menge. Warte mal. Sachen. Aber so, wer hat sich gemeldet jetzt? Ja, hat er recht. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich frustriert über die Veranstaltung hier. Erstmal war es ein ziemlich langer Monolog, also inhaltlich kann ich dir hier ein Kompliment geben, aber es war ein ziemlich langer Monolog von vorne, frontal, und wir durften zuhören, und irgendwann hat irgendjemand angefangen, Fragen zu stellen, weil das Monologartige vielleicht ein bisschen, Entschuldigung, aber zu viel war. Und dann fing es an, dass der am lautesten schreit oder sich das Mikro einfach nimmt oder einfach irgendwas sagt in die Runde und den anderen unterbricht, hat der das Wort. Und dann gibt es einen Dialog, was ich jetzt auch nicht so optimal fand. Also ich würde mir eher wünschen, dass vielleicht eine gute Moderation bei so einer Veranstaltung ist, so als Idee fürs nächste Mal vielleicht, fände ich schön, wenn das klappt. Und dann sowas wie eine Art Rednerliste, dass vielleicht nochmal ein paar Nachfragen, wenn es Missverständnisse gab, aber dass da auch ein paar mehr Leute zu Wort kommen und nicht immer nur einige wenige, vor allem die hier am lautesten schreien oder sich das Mikro nehmen. Dass ich das jetzt selber produziere, finde ich auch nicht so toll, ja, aber jetzt habe ich das Mikro und dann lass mal raus. Das, Mag das nicht. Mir ist aber unwohl, deswegen war ich da auch erst ein bisschen zurückhaltend und jetzt habe ich es mir halt einfach genommen. Und ich mag es nicht, in so einer Rolle zu sein, genau das zu produzieren, was ich eigentlich nicht mag. Aber gut, so, jetzt habe ich es und dann wollte ich noch inhaltlich was sagen. Gut. So, und zwar, also mir war ja immer wieder die Frage nach Alternativen oder was kann man denn machen. Ich denke, da gibt es halt verschiedene Ebenen, wo man ansetzen kann. Einige wurden schon ein bisschen angeschnitten teilweise. Also eine Sache, was man direkt sofort machen kann, ja, Mieter, Menschen, Mieter will ich jetzt gar nicht sagen, das ist so ein bisschen verbrannt jetzt, nachdem was du gesagt hast, ja, können sich einfach zusammensetzen und sagen, okay, wir gründen unser eigenes Projekt. Da braucht man natürlich ein bisschen Kapital, ein bisschen Geld, so ist das in diesem kapitalistischen System. Jetzt sich sofort machen. Da gibt es aber auch, ja, lässt sich sofort machen. Es gibt Hausprojekte, die haben sich gegründet, die haben dafür gesorgt, dass sie das Kapital zusammenbekommen haben. Das war teilweise nicht einfach. Die haben teilweise haben sie Häuser sich genommen, die halt besetzt waren, also Häuser besetzt, und dann durch Druck aufbauen und ein bisschen Kapital, was man inzwischen vielleicht gesammelt hat, weil man schon eine Weile für das Ziel gearbeitet hat, haben sie dann halt die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu übernehmen, zu kaufen. So, das kann man sofort machen. Dann hat man sein eigenes Raum, den man selbst gestalten kann als Gruppe. Das ist jetzt noch systemimmanent, das wird das System nicht sprengen, das wird stellt die Eigentumsfrage nicht. Die stellt man dann für sich selber, hat man für sich dann positiv beantwortet, aber ist jetzt für das System noch nicht irgendwie kritisch, wenn das viele machen. Ne? Das ist immer noch innerhalb des Systems drin. So, dann, wenn man aber jetzt es schafft, politischen Druck aufzubauen, vielleicht, ich habe ja davon vorhin dafür geworben, konsequent von Eigentümern und Nicht-Eigentümern, also dann Besitzern zu sprechen, ja, dann wird dieses Thema wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr in vielleicht ein bisschen mehr präsent, worum es eigentlich geht in diesem System. Ich habe gerade das Wort vergessen, mit diesem System, ne, woran es eben hängt, die Eigentumsfrage. Wenn man das mehr publik macht, dann entsteht Druck. Und keine Ahnung, wohin das dann führt, das kann jeder für sich selber ausmalen und dann sich selbst was kreieren, politisch aktiv werden. Ne? Das kann man dann sehen, was sich daraus entwickelt. Und meine Wunschvorstellung wäre eben, dass man eben mit Boden wie mit vielen anderen Sachen nicht mehr spekulieren darf, damit keinen Gewinn mehr erwirtschaften. Ja. Jetzt kann jemand anders. Eigentlich bist du mit deinen Vorschlägen die Widerlegung von dem, was du am Schluss gesagt hast. Sage ich jetzt. Weißt du, dass wenn man das Eigentum thematisiert, kommt es darauf an, wie. Und dass da Druck entsteht, das widerlegst du selber mit deinem mit einer ersten Runde Vorschlag. Zu dem will ich jetzt mal was sagen. Also es gibt Kooperativen, es gibt Genossenschaften, die probieren, ihre Häuser zustande zu bringen. Nach einer Seite hin will ich gar nichts dazu sagen. Wenn Sie auf diese Weise zu einer Wohnung kommen, kommen Sie halt auf diese Weise zu einer Wohnung. Darüber kann man nicht befinden. Aber nach der anderen Seite will ich dir mal sagen, auf was sich diese Leute in der Eigentumsfrage einlassen. Sie kommen ja überhaupt auf diesen Weg, weil sie merken, dass sie mit ihrem Geld dem Eigentum an Grund und Boden nicht gewachsen sind. Kommen aus Armut, so gesehen, und ich definiere jetzt mal Armut nicht als Elend, sondern wie man es vernünftigerweise definieren sollte, kommen mit ihrem Geld mit dem Reichtum dieser Gesellschaft nicht zu Rande, scheitern dran. Deswegen kommen sie auf so eine Genossenschaft, und was machen sie denn jetzt? Jetzt machen sie sich bei so einer Genossenschaft ökonomisch mal betrachtet, selber, und zwar aus der Lage der ökonomischen Mittellosigkeit heraus, zu einem haftenden Eigentümer. Das ist überhaupt keine Kritik am Eigentum, sondern das ist eine Form von Eigentum, das sie eingehen. Und die Form von Eigentum, die eingehen, die trägt die Geburtswehen, wo die herkommt, dauernd an sich. Dann hast du aber das Konzept nicht verstanden. Doch, ich kenne diese Konzepte, und diese Konzepte sind durchs Zusammenlegen und durchs gemeinwirtschaftlich und genossenschaftlich Bewirtschaften unserer nicht ausreichenden Mittel, schaffen wir es trotzdem in der Eigentumsgesellschaft, den Eigentumsansprüchen des Eigentums recht und schlecht zu nachzukommen. Man begibt sich in eine Haftung all den Zahlungspflichten gegenüber, die man angefangen von den Krediten, die man aufnimmt, über die garantiert fälligen, demnächst zu blechenden Rechnungen für das Instandhalten, für das vielleicht fällige Modernisierung von diesen Objekten, Geld, was man braucht, in die Zahlungspflicht diesen Eigentumsnotwendigkeiten bei Leuten, die nicht Eigentümer in dem Sinn sind, da begibt man sich hinein. Genossenschaftlich macht man eigentlich den Harakiri-Weg, den die Leute mit einem normalen Einkommen beschreiben, die sagen, ich lege mir ein Eigenheim zu. Bei denen läuft das darauf raus. Notwendigerweise, wer es nicht dazu bringt, dass Eigentum eine Quelle von Geld ist, sondern dass Eigentum bei ihnen der Bedarf an Geld ist, dass sie sich damit ihr Leben lang rumschlagen, mit allen Übergängen, die es beim Genossenschaftlichen dann hat. Das Erste, was solche Genossenschaften machen müssen, ist, ein Vertragswesen sich auszudenken, wo sie sich wechselseitig für diese zu lösende Aufgabe in die Pflicht nehmen. Wie organisieren wir mit Regelmäßigkeit aus unseren Einkommen, die dafür sehr knapp sind, die Mittel, uns unser Eigentum überhaupt leisten zu können? Ja, das sind so Fragen. Was man da gemacht hat, ist, man ist als einer, der sich es nicht leisten kann, in eine Eigentumsrolle reingerutscht und dient jetzt dem Eigentum, statt ihm den Tritt zu versetzen. Ich fühle mich unverstanden. Darf ich nochmal? Ja, ja, ja. Ich habe mich jetzt auch mal eine Weile gemeldet. Ja, gut, wenn ich danach mal... Okay. No. Willst du ihn vorlassen wegen der Na, ich fühle mich unverstanden. Ja, ich wollte jetzt deinen Tipps und danach gerne. Okay. Ich hatte meinen inhaltlichen Punkt angefangen, dass man diese Idee eines praktischen Weges auf verschiedenen Ebenen beantworten kann. Erste Ebene wäre, was kann ich sofort praktisch tun? Wie kann ich sofort aus diesem Mietverhältnis rauskommen, wo ich jemand anders Eigentum bediene und damit sein Einkommen finanziere? Das kann man quasi sofort machen. Also jetzt nicht hier morgen 7.30 Uhr, ne, aber das würde sofort gehen. Ist noch Semantik, System immanent und es würde klar an der Grundfrage nichts ändern. Das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich es schaffe, ob jetzt über ein Hausprojekt, ob über ein Genossenschaft. Ob ich über eine Genossenschaft, dann, die dann Eigentümer ist, wo ich eine Wohnung anmiete, wobei ich dich da inhaltlich, weiß ich nicht, deswegen meinte ich, du hast es vielleicht nicht ganz verstanden. Wenn eine Genossenschaft Eigentümer eines Wohnhauses ist, ein Mehrfamilienhaus, da kann ich davon trotzdem Mieter sein. Ja, also das ist nur am Rande, aber das sind jetzt Details, damit muss ich jetzt. Sogar. Ja, genau. Ja, aber deswegen bin ich ja, wenn ich Mieter bin, nicht Eigentümer, sondern Eigentümer ist dann die Genossenschaft. Aber gut, das sind Details, ja, das lassen wir jetzt mal so. Und ich kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Ich kann ja, auch wenn ich Mieter bin, kann ich ja, oder lass mich Mieter in einer Genossenschaft oder einem Hausprojekt oder sonst wo sein, deswegen kann ich doch trotzdem die Eigentumsfrage stellen. Also es widerspricht sich doch nicht. Ja, du machst hier einen Ausschluss, eine Dichotomie auf, die überhaupt nicht notwendig ist. Erinnert mich so ein bisschen an diese Frage von, ist das jetzt Konzept revolutionär oder ist es nur reformistisch? Nein, ja, so phraselose wollte ich das gar nicht sagen. Ich wollte dir sagen, du hast zwei sich entgegengesetzte Formen der Eigentumsfrage aufgebracht. Einmal wolltest du es kritisieren und ein anderes Mal wolltest du es erwerben. Und zu dem Erwerb wollte ich sagen, Leute, um einfach praktisch leben zu können. Ja, aber dann ist es das. Und jetzt wollte ich dir, gerade weil du so schön theoretisch Eigentum und Besitz unterscheidest, wollte ich dir das zu bedenken geben. Wer im Kapitalismus, wer in der Eigentumsgesellschaft es in Fragen des Eigentums nie über den Besitzerstatus hinausbringt, wird nie Eigentümer in dem Sinne, dass er Herr ist und mit seinem Eigentum Quellen von Geld kommandiert, sondern wer es nur zum Besitz bringt, wird Diener von Eigentum. Das gilt für den kleinen Häuslebauer genauso wie für die Genossenschaften. Wie gesagt, zu der Frage, dass sie dann da wohnen können, will ich mich nicht äußern. Aber in was für eine ökonomische Abhängigkeit sie sich reinbegeben, das wollte ich schon gesagt haben. Aber jetzt müssen wir Ihnen... Dann sollte man vielleicht zur Vollständigkeit noch ergänzen, wenn ich meinetwegen in einem Hausprojekt wohne, das kann auch in der Innenstadt sein, auch in der Innenstadt, innerhalb des S-Bahn-Rings gibt es Hausprojekte, da zahlt man 200 Euro für ein Zimmer. Das ist schon eine etwas andere Kategorie, als wenn ich eine Wohnung habe im Innenstadtbereich. Dazu äußere ich mich nicht. Sag mal was. Ja, ich bin ziemlich gut gesagt, ich würde das auch so unterstützen. Ich bin auch ein Fan vom Mieter-Syndikat. Und wenn das immer noch viel zu kompliziert ist für so normale Menschen wie mich, da ranzukommen, aber andererseits steht mir wirklich bei Ihnen das konkrete Anleitung zum Handeln. Denn ich meine zum Beispiel was, nehmen wir mal letzten Samstag waren ein paar Nazi-Kundgebungen. Was, so wie ich sie jetzt verstanden habe, würden sie sich hinsetzen und reden und erklären, woher die nationalsozialistische Ideologie kommt und wie man dagegen theoretisch vorgehen sollte. Aber da sind 250 Menschen in Pankow auf die Straße gegangen vor 17 Nazis, die sich da nicht mehr getraut haben. Und wenn man das Konzept übersetzt und das dann vielleicht noch ein bisschen vergrößert und wenn man dann meinetwegen 25.000 Arbeiter hat, die streiken, dann kann man auch mal seine Forderungen durchsetzen, die einem im Kapitalismus zwar auch noch systemimmanent ein klein wenig mehr Möglichkeiten geben, den Kapitalismus dann zu überwinden. Und ich finde es durchaus angebracht, den Kapitalismus und den Staat dazu aufzufordern, mit Druck mich dafür zu bezahlen, ihn zu zerschlagen. Weil ich kein Mann. Nico? Also das Thema zu den Nazis wechsle ich jetzt nicht. Das will ich nicht. Du könntest aber auf einschlägige Referate hinweisen, die man dazu gerne hören könnte, wenn man überhaupt keine Lust hätte. sonst noch Diskussionsvorschläge? Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, am nächsten Dienstag und am übernächsten Dienstag das Thema noch weiter zu diskutieren mit dem Ehringhof im Blauen Salon. Aber so jung kommen wir immer zusammen. Gibt's noch was? Schafft man noch eine theoretische Frage? Ja. Nimm mal das Mikro hin, wie verstehen wir dich? Okay. Du musst mehr Abstand. Ausschnitt aus einer Diskussion. Krise. Wie wirkt sich Krise auf das Immobiliengeschäft, Grundgeschäft aus? Einfach, wenn insgesamt die Geldvermehrung nicht mehr gut klappt, die Renditen gering sind, müsste das doch im Immobiliensektor ebenso sein. Die anderen sagen, das Kapital flieht in diesen Sektor, steigert die Nachfrage, wird sich sichern über die Krise hinweg und warum stimmt das eine und warum das andere nicht? Wie kriege ich das zusammen? Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Erstmal die Grundlage für die ganze Überlegung ist, dass es eben im Immobiliensektor diese spezielle Anlageform gibt, wo die Spekulation auf zukünftige Renditen heute Vermögen schafft. Ja? In der Eigenschaft, das ist überhaupt das Prinzip vom Vermögen dort, vom Preis dort. In der Eigenschaft ist es Gegenstand vergleichender Spekulation immer, nicht nur in der Krise, sondern es ist Gegenstand der Spekulation immer. In der Krise tritt erstmal in der Frage nur eins dazu, nämlich ein Kriterium des spekulativen Vergleichs. Das Kriterium des spekulativen Vergleichs ist in der Krise, das ist tatsächlich nicht der Normalfall, ein negatives. Das Negative heißt, es gibt in der Krise, das macht sie finanzkapitalistisch, vermögenskapitalistisch betrachtet überhaupt aus, es gibt lauter Sphären der Anlage in der Gesellschaft, wo sich Anlage nicht vermehrt, wo also kein Plus reinkommt, sondern so, wo sogar das Gegenteil steht, Kapital vermehrt sich nicht, sondern schwindet. Aus dieser negativen Spekulation raus wird ein bisschen anders sortiert, wo man sie anlegt. Und da gilt bei Anlegern die Anlage in Immobilien unter anderem mit dem brutalen Argument, gewohnt werden muss immer, als eine vergleichsweise sichere Anlage zum Retten von Vermögen. Und wenn das viele genug machen, schaffen die es mitten in einer Krise, wo überall Vermögenswerte ruiniert werden, in diesem Sektor sogar, dass sich dort Vermögenswerte spekulativ vermehren. Was nämlich eine Frage ist, wie viele Spekulanten auf diese Anlagesphäre setzen, dass da die Preise hochgehen an dem entsprechenden Markt, den die so betreiben. Das ist erstmal Zufall, welche Rolle spielt da überhaupt die Spekulation? Welche Rolle spielt da Krise? Jetzt war deine Überlegung, aber gibt es nicht sowas wie eine entgegenwirkende Ursache? Ja, die gibt's, aber überlass das mal den Spekulanten. Ja, im Ernst, zum einen gibt es das Entgegenwirkende, dass man natürlich, das ist ja ganz doof, dass man nur dann in diesen Sektor als sicheren Hafen gehen kann, wenn in den anderen Sektoren das Vermögen noch nicht vernichtet ist. Wenn Lehman Brothers gestrichen ist, dann kann man mit dem Lehman Brothers Kapital schon mal nicht mehr in die Immobilienbranche einsteigen. Und das andere ist, dass diese Spekulanten schon den Gedanken kennen, wenn wir mit negativen Gründen in diesen Sektor reingehen, dann ist unser Geschäft und das Risiko, dass es eine Blase ist, die platzt, verdammt nah beieinander. Aber bitte, das überlasst den Idioten. Daraus machen die ein Reihenfolgeproblem. Früh genug rein und vor allen Dingen früh genug wieder raus. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ja. Und zwar gibt es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Eigentum an Grund und Boden und dem Eigentum an Produktionsmittel. Und das ist eigentlich gleichzusetzen. Es gibt einen Unterschied. Also es gibt eine Gemeinsamkeit. Das Gemeinsame ist, Eigentum ist in beiden Fällen, jedenfalls im modernen Kapital, Vermögen, das die Macht hat, Erträge auf sich zu ziehen. Ja? Und zwar wirklich einfach, weil man eben der Eigentümer an diesem Vermögen ist. Die Art und Weise, wie Erträge gemacht werden, unterscheiden sich aber schon. Das Vermögen in dem Bereich Industrie wird halt dadurch gemacht, dass man das Kapital in einen Produktionsprozess steckt und dadurch wirklich zum Kommandeur über die Arbeit wird, die Vermögen produziert. Aber ist nicht auch in beiden Fällen das Kapital das Böse, oder das Böse, das Falsche, das Problem? Der Ausgangspunkt ist im einen wie im anderen Fall die Gemeinsamkeit, das Eigentum den Rest der Gesellschaft zum Dienst an seiner Vermehrung erpresst. Aber wie es das macht, ist wirklich ein großer Unterschied, ob man eben als Form des produktiven Kapitals, die Banken stellen sich dahinter und machen dabei mit, wirken hindurch, wirklich im Eigentum das Kommando über Arbeit hat. Das ist bei denen das Spezifische. Alle Arbeit der Gesellschaft, alle Arbeit, die überhaupt in dieser Gesellschaft irgendwas herstellt, was Brauchbares herstellt, was andere Leute, andere Unternehmen, andere Privatkonsumenten brauchen. Alle Arbeit ist in den Dienst gestellt und davon abhängig gemacht, dass sich damit Kapitalvermögen, das investiert wird, vermehren lässt. Das ist die Eigentumsmacht über die Quelle von Reichtum. Wenn du Eigentümer an Grundeigentum dir vorknüpfst, dann sind die Monopolisten über eine unverzichtbare Bedingung des Schaffens von Reichtum. Und mit diesem, ich bin Eigentümer über eine unverzichtbare Bedingung des Schaffens von Reichtum, nämlich zum Hinstellen von Fabriken genauso wie zum Wohnen von Arbeitern, erpressen die bei denen, die Vermögen durch Arbeit produzieren lassen, einen Anteil daran. Das ist das Verhältnis. Okay. Dass das übrigens so das Verhältnis heutzutage ist, dafür hat der Staat sorgen müssen, da hat er die Grundeigentümer auch wirklich heruntergebracht historisch, dass sie wirklich auch nur das sind. Eigentümer am Boden. Historisch war das Grundeigentum wirklich mal was anderes, das waren nicht nur Eigentümer am Boden, sondern die ortsansässige Bevölkerung auf dem Boden hat ihm gleich mitgehört. Das ist durch den Kapitalismus beseitigt worden. Jetzt sind sie wirklich, man mag gar nicht sagen bloß, weil das kommt an eine Verharmlosung vor, jetzt sind sie bloß die Eigentümer an dem Platz, den jeder braucht. Und parasitieren oder partizipieren dadurch an den Erträgen derer, die das Kommando über das Produzieren von Reichtum haben. Und beide Seiten werden eigentlich geschützt durch den Staat, oder? Kann man das so sagen? Werden geschützt durch den Staat? Ja, nicht nur geschützt, sondern eigentlich konstituiert. Ist jetzt meine Frage eigentlich, was bedingt was? Bedingt die Wirtschaft den Staat oder der Staat die Wirtschaft? Nennen wir die an das Ei. Ja, genau. Na, für mich ist das so ein Konglomerat, jetzt. Das mischt sich zusammen und ich bin schon fast, dass die Wirtschaft stärker ist. Die bedingt sich gegenseitig. Nein, da kann man schon eine Antwort drauf geben. Wenn du dir mal anschaust, was wir heute Abend so über das Eigentum diskutiert haben, dann kommst du zu dem Schluss, im Kern ist die ökonomische Macht des Eigentums nichts anderes als Gewalt. Die ist im Kern die Gewalt, irgendetwas vom Boden über die Ware bis zur Arbeit sich ausschließlich zu unterstellen und andere davon auszuschließen und damit auszunutzen. Das ist der letzte, abstrakteste, aber auch gründlichste Begriff von dem, was Eigentum überhaupt ist. Und insofern ist die Ermächtigung davon, die politische Gewalt, der Ausgangspunkt ohne den nicht. Dann ermächtigt er allerdings, und da kommt überhaupt die Verwicklung in dieser Produktionsweise her, dann ermächtigt er allerdings mit seiner politischen Gewalt Eigentümer. Und die Ermächtigung schließt allen Ernstes ein, jetzt steht es in ihrem Befinden. Nämlich nach der Rechnung, was tut meinem Eigentum gut, zu entscheiden, was sie mit dem Eigentum machen, was sie produzieren lassen, was sie nicht produzieren lassen, weil sie es nicht rentiert, wen sie arbeiten lassen, zu welchen Bedingungen und wen sie nicht arbeiten lassen, weil es sich nicht rentiert. All diese Entscheidungen, und wohnen zu lassen und nicht wohnen zu lassen, all diese Entscheidungen sind in einem Kapitalismus ernstlich von Staats wegen in die Verfügungsmacht der Privateigentümer gestellt. Ja, das ist wirklich so. Weil im Endeffekt müssen ja die Privatpersonen dann doch so agieren, wie es im kapitalistischen System notwendig ist. Das heißt, die möglichst niedrigsten Kosten zu haben und den möglichst größten Gewinn sozusagen. Das ist ja das Prinzip. Also eigentlich haben ja doch die Privatpersonen auch keinen freien Handlungsspielraum, oder? Die sind ja alle unfrei. Die Großen und die Kleinen. Also erstmal sind... Nein, das ist nicht ganz so. Ja. Erstmal haben sie diese Macht. Diese Macht allerdings haben sie glattweg privat und gegeneinander. Gegeneinander, die Kapitale konkurrieren mit diesem Anliegen gegeneinander um den Markt. Aber was kommt denn dabei raus? Die zwingen sich zu ihrem Glück. Das ist die Unfreiheit von denen. Die zwingen sich insofern zu ihrem Glück, als sie, wenn sie auf Marktschranken stoßen, die sie sich mit ihrer Konkurrenz aufmachen. Ja, was für eine Konsequenz daraus folgt. Sie müssen ihr Eigentum dafür einsetzen, noch rentabler zu produzieren, noch mehr aus den Leuten rauszuholen, noch weniger für Löhne auszugeben. Das ist aber sowieso das Erfolgsrezept der Eigentumsvermehrung. Also die zwingen sich zu nichts Sachfremden, sondern die zwingen sich zu ihrem, naja, man mag gar nicht sagen Beruf. Machen wir Schluss, oder, für heute? Ja.